Häuserkampf und Kesselschlacht. Stalingrad. Die Hölle an der Wolga. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Schönheit und Bürgerkrieg im Reich von Saba. Seit Jahren versinkt der Jemen in einem verworrenen Konflikt und wird von der Welt fast vergessen. Dabei geht unser Wissen über das Traumland im Süden der arabischen Halbinsel auf einen ebenso wissbegierigen wie weltoffenen deutschen Mathematiker zurück. Von Agnes Fasekasch. Gerade mal 25 Jahre alt war Carsten Niebuhr, als ihn sein Professor 1758 in Göttingen fragte, ob er nicht Lust hätte, nach Arabien zu reisen. »Warum nicht, wenn jemand die Kosten bezahlt?«, soll Niebuhr geantwortet haben. Die Kosten wurden übernommen, und zwar vom König von Dänemark. Von Kopenhagen nach Konstantinopel, weiter nach Kairo und als Hauptziel in den Jemen sollte die Reise gehen. Wer hätte gedacht, dass der Student nicht nur viele Messungen und ethnologische Details nach Hause bringen würde, sondern auch einen angenehm sachlichen Blick auf den Orient. Bevor der Westen ihn verkitschte, verdammte neue Grenzen zog und das schließlich ärmste der arabischen Länder vergaß und seinem Schicksal überließ. Nach gut 7 Jahren des Bürgerkriegs eskaliert der Konflikt im Jemen aktuell immer weiter. Er gilt längst als Schauplatz eines Stellvertreterkriegs zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Den Preis dafür zahlt die Zivilbevölkerung. Mehr als 20 Millionen Menschen sind derzeit auf humanitäre Hilfe angewiesen, 400.000 Kinder schwer unterernährt. Es grassieren Seuchen wie Cholera. Die UNICEF sprach kürzlich von einem weiteren beschämenden Meilenstein in der schlimmsten humanitären Krise der Welt. Dabei galt der Jemen lange Zeit als das glückliche, weil fruchtbare Arabien. Schon die Römer hatten von Arabia Felix geschwärmt. Die südwestliche Halbinsel war es auch, die Herodot beschrieb. Arabien ist voll von wunderbarem Duft. Von Weihrauchbäumen, die von Schlangen bewacht werden, köstlichem Harz, das aus dem Bart von stinkenden Ziegenböcken tropft. Und der Zimt erst. So lauteten die Wundergeschichten, mit denen die Händler der Antike ihre Preise rechtfertigten. Die Region war keineswegs so isoliert, wie die geografische Lage annehmen lässt. Die Naturressourcen boten beste Voraussetzungen für Hochkulturen, wie die der Sabäer, Minäer und Himyaren. Zwar war das Gebiet nie eine politische Einheit, doch über den Handel, erst zu Land, dann über See, herrschte reger Austausch mit dem Mittelmeerraum, später auch mit Ostafrika und Indien. Luxusgüter wie Weihrauch, Edelsteine und Seide brachten Reichtümer, von denen man bis nach Europa träumte. Im Europa der Aufklärung nahm man zudem an, dass man dort noch durch bloße Anschauung das Alte Testament erforschen könne. Deshalb die Idee zur dänischen Exkursion. Sie stammte vom Orientalisten Johann David Michaelis. Flora und Fauna sollten untersucht werden. Ebbe und Flut im Roten Meer, um den Auszug der Israeliten aus Ägypten zu erklären, sowie die Frage, ob die Sterne im Orient weniger klar leuchten. Zudem weniger Drängendes. Haben Araber seltener Zahnschmerzen als Europäer? Hat der Kaffee etwas damit zu tun? Wozu braucht die zweibeinige Bergmaus einen so langen Schwanz? Dazu hatte Michaelis ein illustres Team zusammengestellt, bestehend aus einem Philologen, einem Naturforscher, einem Arzt, einem Kupferstecher, einem ehemaligen Dragoner und eben dem jungen Mathematiker. Es war die erste wissenschaftliche Expedition nach Südarabien. Ins Land dieser mysteriösen Königin von Saba, die man aus der Bibel kannte. Eine klassische Schönheit soll die geheimnisvolle Königin von Saba laut Volkslegenden nicht gewesen sein. Als Tochter eines Königs und einer Dämonin hatte die junge Bilkis stark behaarte Beine und Hufe. König Salomo, der sie nach Jerusalem befahl, um den Sabäern den Sonnenkult auszutreiben, blieb unbeeindruckt. Er ließ ihre Beine mit Harz enthaaren und zeugte mit ihr einen Sohn. Ihre Nachkommen sind, nach deren Auffassung zumindest, die äthiopischen Juden, die seit den 1980ern nach Israel eingebürgert werden. Die Königin mag ein Mythos sein, Das Königreich Saba gab es gewiss. Spätestens seit dem 8. Jahrhundert vor Christus bestimmte es die Geschichte des Jemen nachhaltig. Damals hatten die Sabäer das Gebiet weitgehend unter ihrer Kontrolle, und weder Alexander dem Großen noch Augustus gelang es, das Reich zu erobern. Dessen Zentrum befand sich 100 Kilometer östlich der heutigen Hauptstadt Sana'a. Die Siedlung Marib erlebte ihren Aufschwung mit der Weihrauchstraße und der Domestizierung der Dromedare. Für die 3400 Kilometer zwischen Dofa im heutigen Oman und dem Mittelmeerhafen Gaza brauchten die Karawanen 100 Tage. Dass sich Marib in eine blühende Oase verwandelte, verdankt die Stadt einem Geniestreich. Schon die frühen Siedler hatten ihre Felder systematisch bewässert, indem sie den Monsunregen mit Mäuerchen aus Basalt aufhielten. Zweimal im Jahr schossen die Wassermassen aus den Bergen und brachten nahrhafte Schwebstoffe. Die Ablagerungen wurden jedoch zum Problem, weil die Felder dadurch immer höher wurden. Etwa im 6. Jahrhundert vor Christus sperrten die Bauern den Wasserlauf dann auf ganzer Breite. Mit einem Erdwall von 650 Metern Länge, 20 Metern Höhe und zwei monumentalen Schleusen. Es war der größte Damm der antiken Welt. So bändigten die Sabäer die halbjährliche Sintflut, konnten die hochliegenden Felder bewässern und 50.000 Menschen mit Weizen, Hirse, Gerste, Datteln und Weintrauben versorgen. Reisende erzählten, man könne 2 Monate durch die Oase reiten, ohne den Himmel zu sehen. Allerdings waren die Bewohner ständig mit Reparaturen beschäftigt, denn nicht jedes Mal trotzte der Damm der Regenflut. Der Niedergang des Reichs zeichnete sich mit der Entdeckung der Monsunwinde ab. Ptolemäer und Römer erschlossen den Seeweg durch das Rote Meer und konnten damit die hohen Zölle auf der Weihrauchstraße umgehen. Marib verlor an Bedeutung, der Damm wurde nicht mehr ordentlich gewartet. Schließlich eroberten die Himyaren die Stadt und dann kam das Desaster. Der Legende nach wurde der letzte große Dammbruch durch Ratten verursacht. Historiker halten ein Erdbeben für am wahrscheinlichsten. Im Koran kündigt die Sure 34 den Niedergang an. Dort heißt es über die Sabäer: Aber sie wandten sich ab. Da sandten wir gegen sie die Dammflut, und wir tauschten ihnen ihre 2 Gärten aus gegen 2 Gärten mit bitterem Ernteertrag und Tamarisken und einigen wenigen Zizyphusbäumen. Die Ebene von Saba verwandelte sich endgültig in eine Wüste. Dass der heutige Jemen den Damm im Wappen trägt, zeigt, wie sehr sich das Land kulturell mit den Sabäern identifiziert. Und das, obwohl der Norden mit der heutigen Hauptstadt der Sana'a auf eine ganz andere Geschichte zurückblickt als die Hafenstadt Aden im Süden. Die Idee des Jemen als natürliche Einheit gibt es dagegen schon sehr lange. Während die Grenzen der meisten Staaten des Nahen Ostens von Kolonialmächten gezogen wurden, sprach der jemenitische Gelehrte Al-Hasan al-Hamdani schon im 10. Jahrhundert von Al-Yaman. Aus dieser Zeit stammt auch die ungewöhnliche Altstadt Sana'as. In einem Bergtal gelegen, mit grünen Gärten und Minaretten durchsetzt, galt Sana'a bis zum aktuellen Bürgerkrieg als Perle Arabiens. Mit ihren braunen Ziegelfassaden und den Gipsornamenten ragen die Gebäude wie Lebkuchenhäuser bis zu 8 Stockwerke in den Himmel. Als der junge Mathematiker Carsten Niebuhr im Juli 1763 als erster Europäer der Neuzeit Sana'a betrat, konnte er den Aufenthalt nicht so recht genießen. Seine Truppe war schwer angeschlagen. 2 Kollegen waren bereits an der Malaria gestorben, 4 schwer krank. Der Imam empfing sie herzlich. Aber ein wenig seltsam kamen den Einheimischen die Reisenden wohl vor. Man mutmaßte, wir könnten Gold machen, und der Botanikus sei deswegen immer auf den Bergen, notiert Nieburg. Auch meinten sie, dass ich heimliche Künste verstehen müsste, weil ich die Sterne oft beobachtete. Niebuhr arbeitete an einem Stadtplan von Sana'a. Er befragte Gelehrte zur Landesgeschichte und beschrieb das jüdische Viertel außerhalb der Stadtmauern. Die kranken Kollegen jedoch erholten sich nicht, und als 2 weitere starben, brach der Rest zum Hafen auf. Von hier sollte es nach Bombay gehen. Trotz des kurzen Aufenthalts hatten sie 12 Kisten voll Forschungsergebnisse im Gepäck. Die genaue Karte, die Niebuhr vom Jemen anfertigte, blieb für die nächsten 200 Jahre das Standardwerk. Ungefähr zeitgleich begann sich jener Konflikt aufzustauen, der sich derzeit so gewaltvoll entlädt. Der Bürgerkrieg ist viel komplexer, als es Schlagzeilen wie Sunniten gegen Schiiten oder Regierung gegen Houthi-Rebellen oder Saudi-Arabien gegen den Iran nahelegen. Und auch wenn der bergige Norden und der flache Süden geografisch voneinander getrennt sind, so herrschte das im Norden gegründete schiitische Imamat immerhin seit dem 9. Jahrhundert über weite Teile des heutigen Jemens. Während der Südjemen 1839 ins britische Kolonialreich einverleibt wurde, blieb der Norden unabhängig. Erst 1962 putschte dort das Militär gegen das Königshaus, um sich des Regiments der Imame zu entledigen. Im Süden dagegen wurde nach der Verdrängung der Briten 1967 die Volksrepublik Jemen gegründet. Der Südjemen war damit der einzige marxistische Staat im Nahen Osten, während im Nordjemen islamistische Kräfte unter dem Einfluss Saudi-Arabiens immer stärker wurden. Dass sich Norden und Süden nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1990 vereinigten, lag an den Ölfeldern entlang der innerjemenitischen Grenze. Der Süden, geprägt vom Handel mit Afrika und Indien sowie der britischen Kolonialzeit, fühlte sich jedoch bald ausgenutzt. 80% des Öls lagen im Süden, doch die Einnahmen flossen in obskure Kassen in Sanaa. So kam es 1994 zum Bürgerkrieg, den der Norden gewann. Doch auch im Norden wehrt man sich seit 2004 gegen das zentrale Regime in Sanaa. Die Houthi-Rebellen entwickelten sich aus der einst regierenden Elite. Als Schiiten fühlten sie sich außerdem von den saudi-arabischen Sunniten unter Druck gesetzt. Aktueller Brennpunkt ist die Stadt Marib mit den Resten des mächtigen Staudamms, den antiken Tempeln sowie den nahen Öl- und Gasfeldern. Mehr als 2,7 Millionen Menschen leben in der umkämpften Stadt. Viele sind Binnenflüchtlinge und mussten bereits mehrfach fliehen. Es ist ein erbitterter Kampf, bei dem inzwischen auch Kindersoldaten eingesetzt werden. Die einst so märchenhafte Hauptstadt Sanaa gleicht immer mehr einer bröselnden Sandburg. Dass die UNESCO die Altstadt 1986 zum Weltkulturerbe ernannte, half nicht viel. Dächer wurden bei Luftangriffen zerstört. Dazu schwemmen die zunehmend stärkeren Regenfälle die angegriffenen Fundamente davon. Das glückliche Arabien Niburs liegt in Trümmern. Der Mathematiker überlebte als einziger die Expedition. Vielleicht lag es an seiner Anpassungsfähigkeit. Er trug nicht nur die Tracht der Einheimischen, sondern ernährte sich auch wie sie. In Europa sorgte sein mehrbändiger Reisebericht für Furore. Goethe ließ sich ein Autogramm des Abenteurers geben, Schiller las ihn auf dem Krankenbett. Niebuhr hatte nicht nur beschrieben, wie die Jemeniten ihre Strümpfe binden, er hatte den Orient greifbar gemacht. Dabei blieb er respektvoll und reflektierte seine Vorurteile. Ein seltenes Zeugnis aus einer Zeit, in der die Welt nach kolonialen Interessen aufgeteilt wurde. Prolog. Die Hölle von Stalingrad. Wassili Saizew, der Schütze vom Ural. Das Trümmeruniversum von Stalingrad mit seinen Granattrichtern, Ruinen und tausend Verstecken ist das ideale Terrain für Scharfschützen. Einer von diesen Jägern ohne Mitleid wird zur roten Legende. Von Klaus Hillingmeier. Der Durst ist die Hölle. Seit 3 Tagen und Nächten haben die 7 Scharfschützen ihre Stellung am Mamajew-Hügel, der das strategische Zentrum Stalingrads dominiert, gehalten. Sie sind isoliert und vom Nachschub abgeschnitten. Die Zungen sind angeschwollen und ihre Münder fühlen sich an, als wären sie mit bitterer Baumwolle ausgestopft. Doch für den Kommandeur der Gruppe, Feldwebel Wassili Saizew, ist Rückzug keine Option. Der riskante Ausweg aus der prekären Lage heißt Leichenfledderei. 2 seiner Männer verlassen die Stellung mit dem Auftrag, die Feldflaschen der gefallenen Soldaten einzusammeln. Die Soldaten haben Erfolg. Gierig trinken die Russen das abgestandene Wasser der Toten, das nach Rost schmeckt, aber Leben spendet. Jetzt können sie weiterkämpfen. Als die Nacht des 27. Oktober 1942 anbricht, kommt endlich die Ablösung. Eine Strafkompanie übernimmt den Frontabschnitt. Den Scharfschützen wird 24 Stunden Ruhe geschenkt. Sie bekommen frische Uniformen, eine warme Mahlzeit aus Buchweizengrütze und Schlafplätze in den Erdhöhlen. In der Nacht wird Zaitsev vom Rattern eines deutschen Maschinengewehrs geweckt, das auf den Hohlweg feuert, in dem die sowjetischen Verwundeten abtransportiert werden. Als die Morgenröte anbricht, bezieht der Feldwebel Stellung. Der MG-Schütze erscheint in seinem Fadenkreuz. Zaitsev konzentriert sich, hält die Luft an und zieht den Abzug seines Gewehrs. Tödlich getroffen sackt der deutsche Soldat zusammen und das MG verstummt. Wassili Zaitsev ist ein Kind des südlichen Urals. 1915 geboren, entstammt er einer Familie aus Hirten und Jägern. Es war eine ungezähmte Welt der Bären, Wölfe und harten Männer, in der Knaben früh erwachsen werden mussten. Mit 12 erhielt der junge Wassili seine erste Büchse und den Rat: Verwende jede Kugel sorgsam. Lerne zu schießen, ohne zu verfehlen, das wird dir weiterhelfen, nicht nur, wenn du vierbeinige Bestien jagst. Nach seiner Ausbildung zum Schlosser hat Zaitsev vor dem Krieg bei der pazifischen Flotte in Wladiwostok gedient. Ein ungefährlicher Posten, da sich das japanische Kaiserreich auch nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion an den japanisch-sowjetischen Neutralitätspakt hielt. Als die Schlacht von Stalingrad begann, beantragte der Marinesoldat seine Versetzung zur Infanterie, um an der Front zu kämpfen. Mit einigen Kameraden wurde Zaitsev in das 284. Schützenregiment abkommandiert, Marschbefehl Stalingrad. Nach einer dreitägigen Ausbildung im Häuserkampf wurden die Soldaten in der Nacht des 22. September auf einen Schleppkahn verfrachtet und am linken Ufer der Wolga angelandet. Bei den Kämpfen im Fabrikgelände Mitte Oktober erkannte ein Colonel Zaitsevs Qualitäten als Schütze und gab den Befehl: Gebt dem Genossen ein Scharfschützengewehr. Nach ihrem Einsatz am Mamajew-Hügel kämpften die Scharfschützen in dem Stahlwerk Roter Oktober. Der Komplex blockiert den Zugang zur Wolga und ist seit Wochen hart umkämpft. Nach den Angriffen der Stukas und dem Beschuss durch Sturmgeschütze ist die Fabrik ein tödliches Labyrinth aus Ruinen. Die Scharfschützen operieren in Zweierteams. Zaitsevs Partner ist Gorosajew, ein junger Mann mit den Falten eines Greises, in Stalingrad vor seiner Zeit gealtert. Gorosajew fühlt sich seiner Aufgabe nicht gewachsen, doch der Feldwebel beruhigt ihn. Es ist nicht sehr kompliziert, es geht um Wachsamkeit und Selbstkontrolle. Der junge Mann lernt im Gefecht, was Zaitsev darunter versteht. Stundenlanges Ausharren, auch wenn alle Glieder schmerzen, zur unsichtbaren Maus werden, auch wenn man ein Hühner ist, in Ruhe auf den perfekten Moment warten, auch wenn die Ungeduld brennt. Den halben Tag lauern die beiden Männer zwischen Schutt und Schrott auf ihre Chance, einen deutschen Scharfschützen auszuschalten, dessen Tarnung perfekt ist. Die zwei Russen harren die Nacht weiter aus. Als der Deutsche morgens sein Versteck unter einem Eisenbahnwagen verlässt, ist das Letzte, was er sieht, das Blitzen von Gorosajews Zielfernrohr. Zaitsev Schüler hat schnell gelernt. Kurz nach diesem Einsatz wird Zaitsev ins Bataillonskommando beordert. Dort warten auf ihn frische Pfandkuchen, kulinarischer Luxus, und der Politoffizier Iwan Grigorjew. Seit Wochen hat der Hauptmann Berichte über die Erfolge des Feldwebels geschrieben. Jetzt will er den Mann aus dem Ural kennenlernen. Die stalinistische Propaganda braucht Vorzeigesoldaten wie Zaitsev. Die Schlacht um Stalingrad ist eine Blutpumpe, in der Tausende verheizt werden. In der Anonymität der Massenschlacht braucht der Krieg ein Gesicht und eine Geschichte. Es sind nicht nur Männer, die zu Helden der Propaganda avancieren. Schon vor Zaitsev ist Ludmila Michailowna Pavlichenko eine rote Legende. Bei den Kämpfen auf der Krim 1942 tötete die russische Scharfschützin 309 Gegner. Sie wurde dafür mit einer Briefmarke geehrt und auf eine Propagandatournee durch die USA und Kanada geschickt. Seiner neuen Rolle wird sich Saizew einige Tage später bewusst, als er und seine Kameraden vor dem Oberbefehlshaber der Stalingrad-Front, General Wassili Iwanowitsch Tschuikow, empfangen werden. Im Schlepptau Grigorjew als Hofberichterstatter. Tschuikow, der kein Problem damit hat, unliebsame Offiziere liquidieren zu lassen, gibt sich bodenständig und jovial. Jeder der Soldaten wird persönlich mit Handschlag begrüßt. Ihr Jungs kämpft hervorragend und macht kurzen Prozess mit den Faschisten. Dann ermahnt der General die Männer, ihren Auftrag nicht zu vergessen und in der Hitze der Schlacht plötzlich als normale Infanteristen zu kämpfen. Er brauche jeden Scharfschützen, denn die Lage sei kritisch. Trotz eisiger Temperaturen starten die Deutschen am 9. November das Unternehmen Hubertus. Ziel der Offensive ist es, die letzten Brückenköpfe der Roten Armee am Westufer der Wolga auszuradieren. Ein Zentrum der Kämpfe ist erneut das Stahlwerk Roter Oktober. Deutsche Sturmpioniere und kroatische Infanteristen stürmen am 11. November die Halle 4. Der Widerstand ist verbissen. Die Wellen der Angriffe werden durch Loren, Stahlträger und Trümmer gebremst. Unaufhörlich feuern die sowjetischen Maschinengewehre. Die Scharfschützen konzentrieren sich auf die Offiziere und Unteroffiziere, um die Führung des Gegners auszuschalten. Nach 3 Stunden Kampf haben die Deutschen gerade 70 Meter an Terrain gewonnen, zum Preis enormer Verluste. In seinen 1956 veröffentlichten Erinnerungen wird Saizew schreiben, dass die Deutschen als Antwort auf den enormen Erfolg seiner Männer den Leiter der Scharfschützenakademie der Wehrmacht nach Stalingrad einflogen. Als Name nennt er Major Konings oder König. Mit Sinn für Dramatik trägt dieses Kapitel des Buches den Titel Duell. Es ist die Vorlage zum Film Duel, Enemy at the Gates. Der deutsche Major wird als Meister der Tarnung geschildert. Aber schließlich ist auch er Saizew nicht gewachsen. Der britische Historiker Anthony Beevor hegt große Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Geschichte. Es fehlen jegliche deutsche Unterlagen über einen Major der Scharfschützen namens Konings oder König. Auch wenn dieses Kapitel seiner Biografie fragwürdig bleibt, Saizew ist mit 242 bestätigten Abschüssen einer der erfolgreichsten Scharfschützen des Zweiten Weltkriegs. Nach Stalingrad wird er zum Offizier befördert und erhält die Auszeichnung Held der Sowjetunion. Nach dem Krieg leitet er eine Textilfabrik. Saizew stirbt 1991 im Alter von 76 Jahren. Sein Bericht über Stalingrad endet mit den Zeilen: Ich war mir immer sicher, dass ich einfallsreicher und stärker als ein Deutscher bin und dass mein Gewehr präziser ist als ein deutsches. Ich bin immer kaltblütig und daher habe ich niemals Angst vor den Deutschen. Erstes Kapitel: Offensive. Das Ziel heißt Moskau. Ostfeldzug 1941. Trotz fehlender Ausrüstung überfällt die Wehrmacht im Sommer die Sowjetunion. Das Unternehmen Barbarossa beginnt mit großen Erfolgen. Ein Sieg scheint möglich. Von Hauke Friedrichs. Am frühen Morgen des 22. Juni 1941 überschreiten deutsche Truppen ohne Kriegserklärung die Grenze zur Sowjetunion. Mit mehr als 3 Millionen Soldaten greift Adolf Hitler einen Verbündeten an. Mit Josef Stalin hat er nicht einmal 2 Jahre zuvor einen Nicht-Angriffspakt geschlossen, der immer noch gilt. Das Abkommen der Diktatoren hat die Welt entsetzt und Deutschland ermöglicht, im September 1939 Polen anzugreifen. Denn in einem Geheimabkommen haben Hitler und Stalin Osteuropa aufgeteilt. Nun bricht Hitler den Vertrag. 3 Heeresgruppen ausgerüstet mit 600.000 Fahrzeugen, davon 3.350 Panzer und 250 Sturmgeschütze, aber auch noch mit mehr als 600.000 Pferden, bietet die Wehrmacht gegen die Sowjetunion auf. Dazu kommen noch gut 690.000 Soldaten aus Finnland, Italien, Rumänien, aus Ungarn und Spanien. Die Deutschen und ihre Verbündeten bilden drei Angriffsspitzen, die rasch vorrücken, um möglichst große Verbände des Gegners einzukesseln. Adolf Hitler hat am 18. Dezember 1940 mit seiner Weisung 21 das Unternehmen Barbarossa angeordnet, den Angriff auf die Sowjetunion. Bereits in Mein Kampf hatte der Führer vom Kampf um den Lebensraum im Osten schwadroniert. Nach dem Sieg über Frankreich 1940 wollte Hitler eigentlich zunächst England besetzen. Doch zur Operation Seelöwe kommt es nicht. Denn der deutschen Luftwaffe gelingt es nicht, die Royal Air Force auszuschalten. Solange die Briten den Luftraum über dem Ärmelkanal kontrollieren, erscheint Hitler eine Invasion unmöglich. Er will Großbritannien besiegen, indem er den Festlanddegen der Regierung in London ausschaltet. Damit meint er die UdSSR. Hitler denkt, dass die Briten aufgeben müssen, wenn ihnen in Europa kein Verbündeter mehr bleibt. Stalin sieht sich nicht als Verbündeten des Empires. Mit dem Hitler-Stalin-Pakt erkauft sich der Machthaber der Sowjetunion Zeit, um aufzurüsten. Er erhält zahlreiche Warnungen seines Geheimdienstes, dass die Wehrmacht einen Angriff plant. Aber Stalin will das nicht wahrhaben und verbietet sogar Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um die Deutschen nicht zu provozieren. Die sowjetischen Einheiten bleiben in ihren Stellungen, die oft exponiert liegen und schlecht zu verteidigen sind. Die Deutschen wollen den Gegner überrumpeln, keilförmig mit motorisierten Kräften weit ins Landesinnere vorstoßen und die Rote Armee in großen Kesselschlachten vernichten. Von Anfang an führen die Deutschen einen Vernichtungskrieg. Hinter der Wehrmacht rücken Einsatzgruppen aus SS und Polizei vor, die hunderttausende Menschen ermorden. Allein in der Schlucht Babyn Jar bei Kiew erschießen Angehörige der Einsatzgruppen 33.771 Juden. Auch die Soldaten der Wehrmacht begehen zahlreiche Kriegsverbrechen. Hitlers größenwahnsinniger Plan, innerhalb von nur 4 Monaten die Sowjetunion zu erobern, scheint zunächst aufzugehen. Im Herbst 1941 haben die Deutschen und ihre Verbündeten bereits das Baltikum, weite Teile der Ukraine und Weißrusslands besetzt. Mit 3 großen Kesselschlachten bei Bialystok, Minsk und Smolensk macht die Wehrmacht gut 630.000 Gefangene. Im Oktober kommen nach den Schlachten bei Wjasma und Bryansk erneut mehr als 600.000 Rotarmisten in die Gefangenenlager der Wehrmacht. So viele Gegner kann die deutsche Armee nicht versorgen und will es auch nicht. Mehr als die Hälfte der festgesetzten sowjetischen Soldaten stirbt binnen weniger Monate an Hunger und Seuchen. Weder bei der Zahl der Panzer noch bei der Zahl der Soldaten ist die Sowjetunion unterlegen. Die Rote Armee hat vor allem ein Führungsproblem. Nun rächen sich die Säuberungen in den Streitkräften 1937. 3 von 5 Marschällen ließ Stalin liquidieren, 13 von 15 Armeekommandeuren sowie 50 von 57 kommandierenden Generälen. Insgesamt fielen über 30.000 Offiziere den Säuberungen zum Opfer. Damit verlor die Rote Armee fast ihre gesamte Führung. Nach wenigen Monaten des Unternehmens Barbarossa sieht alles nach einem Sieg für die Deutschen aus. Sie haben große Teile der Sowjetunion besetzt. Gut 2/5 der Bevölkerung leben nun in den von Deutschen kontrollierten Gebieten. Die Rote Armee hat bereits mehrere Millionen Soldaten verloren. Aber vor Moskau endet im Oktober 1941 der Vormarsch. Den Russen kommt ein Ereignis zu Hilfe, das schon Napoleon bei seinem Russlandfeldzug 1812 vor Probleme stellte. Der Herbst bringt viel Regen mit sich. Die Schlammperiode, die Rasputiza, russische Wegelosigkeit, beginnt. Der Niederschlag verwandelt die Straßen und Wege in Morastpisten. Lastwagen geraten ins Rutschen, landen in Gräben, müssen von Panzern herausgezogen werden. Aber selbst die auf Ketten rollenden Kolosse bleiben im Matsch stecken. Und mit ihnen der deutsche Vormarsch auf Moskau. Das Ostheer bleibt weit hinter den Plänen der Strategen zurück. Vor dem Winter hatte der Feldzug vorbei sein sollen. Denn über ausreichende Winterausrüstung verfügt die Wehrmacht nicht. Der Treibstoffvorrat reichte vor dem Angriff nur für 12 Monate. Und Munition war noch knapper. In der Nacht auf den 7. Oktober 1941 fällt dann der erste Schnee. Bald schon erstarrt das Land im Frost. Zunächst nutzt das den Deutschen. Am 15. November können sie den Angriff fortsetzen. Der Bodenfrost sorgt dafür, dass Panzer wieder fahren können. Sie rücken noch einmal vor. Anfang Dezember verläuft die Front 20 bis 60 Kilometer westlich von Moskau. Aber die Kälte macht den Deutschen immer mehr zu schaffen. 133.000 Soldaten erleiden Erfrierungen. Die Temperatur sinkt am 4. Dezember in einigen Frontgebieten auf minus 40 Grad. Nun funktionieren die deutschen Maschinengewehre nicht mehr einwandfrei, da ihr Öl für solche Minusgrade nicht geeignet ist. Fahrzeuge springen nicht mehr an, Flugzeuge vereisen und die Rohrleitungen, Armaturen und Pumpen von Lokomotiven platzen, sodass auch der Nachschub oft ausfällt. Am 6. Dezember 1941 beginnt die Rote Armee mit frischen Truppen aus Sibirien eine gut geplante Gegenoffensive. Sie drängt die Invasoren zurück. Der Generalstab der Wehrmacht und sein oberster Befehlshaber Adolf Hitler haben den Winter in Russland und die Schlagkraft der Roten Armee fahrlässig unterschätzt. Bei Demjansk kesseln die Russen im Februar 1942 sechs deutsche Divisionen mit gut 95.000 Soldaten ein. Hitler hat die Bitten seiner Generäle zurückgewiesen, die Truppen rechtzeitig zurückzuziehen. Der Führer lässt die Männer im Kessel aus der Luft versorgen. Und im März beginnt das Unternehmen Brückenschlag, mit dem die Deutschen den Belagerungsring sprengen wollen. Die Kampfgruppe Seydlitz rückt vor. Dann aber setzt Tauwetter ein und abermals bleiben Panzer und Geschütze im Schlamm stecken. Für 20 Kilometer brauchen die Einheiten unter Generalleutnant Walter von Seydlitz zwei Wochen. An Hitlers Geburtstag, dem 20. April, erreichen dann die Truppen des Unternehmens Brückenschlag den Lovatje. Auf der anderen Seite des Flusses harren die Eingeschlossenen aus. Die deutsche Propaganda verkündet den Einsatz der Festung Demjansk. Tatsächlich hat die Wehrmacht lediglich einen Korridor freigekämpft, über den die Truppen im Kessel auf dem Landweg versorgt werden können. Walter von Seydlitz, der Befreier von Demjansk, wird 7 Monate später selbst in einem Kessel feststecken. Er wird mit seinem Korps in Stalingrad eingeschlossen. Weltanschauungen, Herrenmenschen und Sklavenvölker. Im Russlandfeldzug verbinden sich Antisemitismus und Slawenfeindlichkeit. Hitler propagiert einen Krieg ohne Gnade. Goebbels verklärt die Niederlage. Von Christoph Koitka. Fanatische Überzeugungen prallten in Stalingrad ebenso aufeinander wie verfeindete Heere. Nur eine verblendete Ideologie wie der Nationalsozialismus konnte den wahnwitzigen Russlandfeldzug überhaupt erst legitimieren. Er ist ohne den Glauben, notwendigen Lebensraum für ein überlegenes Volk zu erkämpfen, politisch und strategisch nicht zu erklären. Hitler war nicht nur Antisemit. Die Nazi-Ideologie beurteilte Menschen generell nach deren angeblicher Rasse. Das deutsche Volk als Vertreter der arischen Rasse war demnach zum Herrschen geboren. Die Slawen waren in dieser Weltsicht allenfalls als Sklaven zu gebrauchen und ansonsten im Weg für den vorgeblich benötigten Lebensraum im Osten. Dieser Antislawismus hatte schon in der Kaiserzeit existiert. Die nationalsozialistische Ideologie verbrämte den Rassismus mit dem ihr innewohnenden Antisemitismus. Die sowjetischen Eliten waren demnach Juden, die sich in der Oktoberrevolution an die Macht geputscht hatten. Hitler fürchtete, dass die von ihm angenommene jüdische Weltverschwörung von Russland aus weitere Kreise ziehen würde. Im russischen Bolschewismus haben wir den Versuch des Judentums zu erblicken, sich die Weltherrschaft anzueignen, schreibt er in Mein Kampf. Diese Drohkulisse rechtfertigte für Hitler den Vernichtungskrieg gegen die vermeintlich jüdisch-bolschewistische Bedrohung. Mit militärischer Gewalt wurde seine Ideologie seit Beginn des Zweiten Weltkriegs durchgesetzt. Bereits vor dem Überfall auf Polen im Jahr 1939 befahl Hitler, größte Härte anzuwenden. Das Ziel sei die Beseitigung aller lebenden Kräfte in Polen. Untermenschen in Hitlers Augen. Für ihn ging es im Zweiten Weltkrieg nicht um Rohstoffe oder politischen Einfluss, sondern auf ideologischer Ebene um nichts weniger als die Rettung der Menschheit. In Stalingrad aber muss selbst der Propagandaapparat der Nazis vor den Realitäten kapitulieren. Während die Propagandisten noch fieberhaft versuchen, einen Sieg in der Kesselschlacht herbeizuschreiben, gelten die deutschen Soldaten dem Volk bereits als verloren. Erst als die Niederlage unvermeidlich ist, schwenkt Goebbels um und fordert, dem deutschen Volk die Wahrheit mitzuteilen, allerdings im Schongang. Wir müssen uns sehr große Mühe geben, die durch die volle Wahrheit entstehende Bestürzung abzufangen, notiert er. Aus Stalingrad will der Großmeister der Nazi-Propaganda einen Mythos machen. Goebbels sieht keine sinnlos in den Winterkrieg geschickten Soldaten, sondern Helden, die sich geopfert haben. Die Niederlage der 6. Armee stellt er in einen direkten Zusammenhang mit der Lebensraumpolitik der Nationalsozialisten. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie starben, damit Deutschland erlebe. Endet die Mitteilung des Oberkommandos zur Kapitulation am 3. Februar 1943. Auf sowjetischer Seite wird die Schlacht um Stalingrad ebenfalls mit mythischer Bedeutung aufgeladen. Die Propagandisten streichen den eisernen Willen der Russen heraus, die der zuvor als unbesiegbar geltenden Wehrmacht standhielten, wenn auch unter großen Opfern. Wie Waterloo für Napoleon, so wurde Stalingrad als Wendepunkt für Hitler angesehen. In der Tradition des napoleonischen Russlandfeldzuges von 1812 nannten die Russen auch den Zweiten Weltkrieg Vaterländischen Krieg. Napoleon war seinerzeit, noch vor der ersten Verbannung und Waterloo, ein Krieg im russischen Winter zum Verhängnis geworden, ebenso wie Hitler rund 130 Jahre darauf. Für das sowjetische und postsowjetische Selbstverständnis in Russland ist Stalingrad bis heute wirkmächtig. Gedenkstätten und Erinnerungsorte halten das Andenken lebendig, auch wenn die Stadt im Zuge der Entstalinisierung im Wolgograd umbenannt wurde. Während zu Beginn der Schlachtverlauf detailliert dargestellt wurde, steht mittlerweile der siegreiche Ausgang im Vordergrund. In Nazi-Deutschland verfing der Mythos Stalingrad in der ideologisch aufgeladenen Kriegsstimmung ebenfalls in reduzierter Form. Hier wurde besonders der Mut der Soldaten betont. Gut zwei Wochen nach der Niederlage auf dem Russlandfeldzug lässt Goebbels im Berliner Sportpalast den totalen Krieg herbeischreien. Ein letzter sinnloser Triumph der menschenverachtenden nationalsozialistischen Propaganda. Nach 1945 wandelte sich die Wahrnehmung in der deutschen Öffentlichkeit. Statt der Tapferkeit stand nun vor allem das Leid der deutschen und sowjetischen Soldaten im Vordergrund. Die Deutschen wurden damit vom rassistischen Aggressor zu bemitleidenswerten Helden im Angesicht des Schreckens. Eine vor dem ideologischen Hintergrund des Russlandfeldzuges fast zynische Betrachtungsweise. Großoffensive 1942. Vormarsch bis zur Wolga. Im April 1942 befiehlt Hitler den Fall Blau. Diese Operation soll der Roten Armee den Todesstoß versetzen. Von Hans Käfer. Staub im Kragen, in den Augen, im Mund, überall. Unbarmherzig brennt die Sonne auf die Soldaten herunter, die Mitte Juli 1942 zur Donnschleife vorrücken. Dieter Peters, ein Infanterist der 6. Armee, wird sich erinnern. Ständig mussten wir uns beeilen, den motorisierten Einheiten schnell genug zu folgen. In dieser Zeit legten wir mit unter 50 bis 60 Kilometer an einem Tag zurück. Das Thermometer steigt tagsüber auf 40, mitunter sogar bis über 50 Grad und fällt nachts bis in die Nähe des Gefrierpunkts. Dazu kommen tödliche Heckenschützen. Infolge unseres schnellen Vormarsches wurden immer wieder versprengte sowjetische Soldaten von ihren Einheiten abgeschnitten und stellten nun eine Gefahr für uns dar. Die Rotarmisten versteckten sich in Getreidefeldern oder im hohen Gras neben der Straße und eröffneten plötzlich aus dem Hinterhalt das Feuer. Doch warum stürmt die 6. Armee überhaupt zum Don? Die Ostfront ist im Frühjahr 1942 zwar stabilisiert, doch das deutsche Heer hat schrecklich gelitten. Es fehlen 625.000 Soldaten. Trotzdem muss Deutschland in diesem Jahr die Sowjetunion besiegen, bevor die USA und Großbritannien in Europa eine zweite Front errichten können. Das glaubt zumindest Hitler. Diesen entscheidenden Schlag in der deutschen Planung, als Fall Blau bezeichnet, soll die Heeresgruppe Süd, später Heeresgruppe B, am Südabschnitt der Ostfront führen. Die 2. Armee, 4. Panzerarmee und ungarische Truppen sollen vom Raum Kursk bis nach Woronesch am Don durchbrechen, dann entlang des Dons vorrücken und zusammen mit der 6. Armee, die von Charkow her angreift, in einer Zangenoperation große Teile der Roten Armee auslöschen. Anschließend soll weiter südlich eine noch größere Kesselschlacht alle sowjetischen Truppen westlich der Donschleife vernichten. Danach sollen die deutschen Truppen bei Stalingrad zur Wolga vorstoßen und diese Lebensader des Sowjetreichs, über die unter anderem das Öl aus dem Kaukasus transportiert wird, abschneiden. Mit Stalingrad soll zudem ein wichtiger Umschlaghafen und Produktionsstandort für Kampfpanzer, Geschütze und Stahl vernichtet werden. Die Eroberung der Stadt, die Stalins Namen trägt, fordert Hitler aber noch nicht ausdrücklich. Erst wenn diese Ziele erreicht sind, sollen die deutschen Panzer die für Deutschland so wichtigen Ölfelder im Kaukasus erobern. Dafür wird später die neue Heeresgruppe A geschaffen. Fall Blau setzt also auf ein striktes Schritt-für-Schritt-Vorgehen, um die knappen deutschen Ressourcen nicht zu überfordern. Zwar erfuhren die Sowjets von dem Plan vorab. Am 19. Juni musste ein abgeschossenes deutsches Flugzeug mit Major Joachim Reichel hinter den sowjetischen Linien notlanden. In den Unterlagen des toten Reichel fanden die Sowjets Karten mit Notizen zur ersten Phase Fall Blau. Doch Stalin hielt das für eine Finte, damit er die bei Moskau stehenden Reserven in den Süden schicken würde und die Deutschen dann die Hauptstadt erobern könnten. Somit blieb dieser Vorfall ohne Folgen. Am 28. Juni frühmorgens schlägt die Wehrmacht los. Der Angriff kommt zügig voran. Die Deutschen erobern nach wenigen Tagen große Teile von Woronesch, wehren alle sowjetischen Gegenangriffe ab und vernichten in einer mehrtägigen Schlacht über 300 sowjetische Panzer, verlieren aber nur 50 bis 60 eigene Panzer. Danach setzen die deutschen Truppen ihren Siegeszug durch das Donetzbecken Richtung Donschleife fort. Stalin zwingt seine Kommandeure immer wieder zu überstürzten Gegenangriffen. Seine Panzerkolonnen rollen ohne Schwerpunktbildung gegen die Deutschen. Die taktisch überlegene Wehrmacht manövriert die Rote Armee ein ums andere Mal aus. Die deutsche Offensive wird zu einer Kette von Panzerschlachten, in denen die Deutschen fast immer Sieger bleiben. Trotzdem retten die Sowjets große Teile ihrer Armee vor der Einkesselung. Gleichzeitig überspannt die Wehrmacht ihr Versorgungsnetz völlig. Immer wieder sitzen deutsche Panzer in bester Angriffsposition fest, weil sie keinen Sprit mehr haben oder die Munition fehlt. Am 23. Juli reißen die deutschen Panzerspitzen dann eine erste Lücke in die Verteidigung Stalingrads und durchbrechen die Linien der sowjetischen 62. und 64. Armee westlich der Donschleife. Zeitgleich dringt die Heeresgruppe A in Rostow ein. Hitler glaubte, dass die Rote Armee zusammenbrechen wird und trifft mit seiner Weisung 45 eine verhängnisvolle Entscheidung. Anders als ursprünglich vorgesehen sollen das Sperren der Wolga und die Besetzung von Stalingrad sowie die Eroberung der Ölfelder im Kaukasus nicht mehr nacheinander erfolgen, sondern gleichzeitig. Das überfordert bald die Ressourcen von Heer und Luftwaffe. Vorerst aber siegen die Deutschen weiter. Als die Wehrmacht die 62. Armee westlich des Dons einzuschließen droht, kommen zwei sowjetische Panzerarmeen zu Hilfe. Ab dem 24. Juli tobt eine fürchterliche Panzerschlacht. Die deutsche Luftwaffe versorgt die deutschen Panzer notdürftig mit Kraftstoff. Gleichzeitig werfen Sturzkampfbomber ihre tödliche Fracht auf die sowjetischen Stahlungetüme. Reste der 62. Armee retten sich schließlich nach Osten, doch über 600 zerstörte sowjetische Panzer stehen im Donbogen. Die Deutschen verlieren dagegen nur 65 Panzer. Kurz darauf gelingt es der 6. Armee, eine größere Zahl Rotarmisten gefangen zu nehmen. Im Kessel von Kalatsch gehen über 50.000 Soldaten der 62. Armee in Kriegsgefangenschaft. Die Deutschen erreichen Stalingrad und Hitler befiehlt die Eroberung. Das nächste Ziel ist nun die Überquerung des Dons, um endlich zur Wolga durchbrechen zu können. Stoßtrupps der 6. Armee setzen bei Vetyrachi über den 250 Meter breiten Don und bilden einen Brückenkopf auf dem Ostufer. Am 23. August um 4.30 Uhr stürmt von dort aus die 16. Panzerdivision zur ca. 50 Kilometer entfernten Wolga. Jagdflieger und Sturzkampfbomber schießen und bomben ihren Kameraden in den Panzern den Weg durch die sowjetischen Linien frei. Am späten Nachmittag stehen deutsche Spähpanzer tatsächlich am Wolga-Ufer, nördlich von Stalingrad. Doch jetzt setzt der Widerstand der überrumpelten Sowjets ein. Sie versuchen, die Deutschen abzuschneiden und zu vernichten. Erst Ende August kann die 6. Armee die Verbindung zu den vorgedrungenen Einheiten wiederherstellen und die 16. Panzerdivision ist gerettet. Deutsche Bomber, Artillerie und Panzer vernichten von nun an erbarmungslos Stalingrad und die Schiffe auf der Wolga. Dieses Etappenziel von Fallblau ist also erreicht. Da verlangt Hitler am 12. September endgültig die Eroberung der Stadt. Er wird zwar in seiner späteren Rede vom 8. November 1942 bestreiten, dass es für seine Entscheidung eine Rolle gespielt habe, dass die Stadt den Namen seines Widersachers trägt. Doch ob das stimmt, wissen wir nicht. Die Eroberung Stalingrads wäre in jedem Fall ein wichtiger Prestigeerfolg gewesen, um die eigene Bevölkerung und die Verbündeten zu beeindrucken. Sicher ist dagegen, wie geschwächt die deutschen Truppen bereit sind, als Hitler sie in den Horror des Häuserkampfes schickt. Allein die 6. Armee hat bis zum 10. September 10.573 Tote, 1.802 Vermisste und 37.044 Verwundete zu verzeichnen. Vor allem ist es der Wehrmacht, anders als im Sommer 1941, nicht gelungen, Millionen von sowjetischen Soldaten gefangen zu nehmen. Die Rote Armee bleibt kampffähig. Die erschöpfte Heeresgruppe B muss zudem rund 700 Kilometer Frontlinie verteidigen, von Woronesch bis Stalingrad. Diese Nordflanke greifen die Sowjets ununterbrochen an. Sie haben bereits einige Brückenköpfe südlich des Dons erobert. Entscheidend wird nun sein, ob die Sowjets nach unzähligen gescheiterten Gegenangriffen endlich einen vernichtenden Schlag gegen die Angreifer werden führen können. Zweites Kapitel: Inferno. In den Straßen von Stalingrad. Der Rattenkrieg, 13. September bis 18. November 1942. Die Stadt muss in russischer Hand bleiben, so lautet Stalins Befehl. General Tschuikow will dieses Ziel umsetzen, koste es, was es wolle. Sein Motto: Blut ist Zeit. Ein erbitterter Häuserkampf beginnt. Von Frederik Seeler. Ein Fluss trennt in der griechischen Mythologie die Welt der Lebenden vom Reich der Toten. Die Griechen nennen ihn Styx, das Wasser des Grauens. Im Jahr 1942 existiert für die Soldaten der Roten Armee ein anderer Fluss, der die Lebenden vom Tod trennt, die Wolga. Mehrere Kilometer breit, wenig Strömung, eiskaltes Wasser. Am Abend des 15. September steigen 10.000 sowjetische Soldaten in Landungsschiffe, kleine Flussdampfer, Fischkutter und Ruderboote und steuern auf die Wolga hinaus. Am anderen Ufer stehen die Soldaten Stalingrad. Dicker, schwarzer Rauch hüllt die Stadt ein. Zwischen den Ruinen von Kaufhäusern und Fabriken glühen Feuer. Schreie, Schüsse und Explosionen hallen zu den Soldaten auf dem Fluss herüber. Tote Fische treiben an ihren Booten vorbei. Für die Soldaten muss es wirken, als würden sie direkt in die Hölle übersetzen. Dann schlagen die ersten Granaten neben den Booten auf. Wasser spritzt auf die Uniformen der Soldaten. Deutsche Maschinengewehre rattern los, Kugeln durchlöchern das Holz der Ruderboote, Männer fallen ins Wasser. Eine Mörsergranate trifft ein Kanonenboot und zerfetzt 20 Männer. In den anderen Booten ducken die Soldaten sich, klammern sich an ihre Karabiner, ziehen ihre Stahlhelme zurecht. Die Offiziere verteilen Munition und Handgranaten, wiederholen den Befehl Stalins. Wir weichen keinen Schritt zurück. Dann erreichen sie das Ufer. An diesem Abend scheint Stalingrad verloren. Die Rote Armee kontrolliert nur noch einige Blöcke in der Innenstadt und im angrenzenden Industrieviertel. Der sowjetische General Tschuikow schickt seine letzte Reserve über die Wolga, die 13. Garde-Schützendivision. Nominell eine Eliteeinheit, tatsächlich sind die meisten Männer unter 20 und haben gerade die Grundausbildung abgeschlossen. Sie sollen vor allem Zeit gewinnen. Es beginnt ein Kampf in den Straßen, Häusern und in der Kanalisation. Für die Sowjetunion wird das Töten und Sterben in Stalingrad zum Symbol für den stoischen Kampf der Roten Armee. Die Deutschen sprechen vom Rattenkrieg. Historiker nennen ihn einen der grausamsten Kämpfe des Zweiten Weltkriegs. 2 Monate vorher, im August 1942, befiehlt Hitler, Stalingrad zu zerstören. 600 deutsche Bomber fliegen über die Stadt und werfen hunderttausende Tonnen Bomben ab. Der sowjetische General Tschuikow beschreibt den Anblick danach so: Die Straßen der Stadt sind tot. Kein einziger grüner Zweig hängt noch an den Bäumen. Es bleiben nur Schutt und Asche, aus denen Ofenrohre ragen. Die Wehrmacht rückt auf den Stadtkern vor. Viele Soldaten von Tschuikows 62. Armee rennen Richtung Wolga, um auf die andere Seite zu schwimmen. Doch Stalin hat den Rückzug verboten. Männer der Geheimpolizei NKWD stehen am Ufer und erschießen jeden, der zu nah an die Wolga kommt. Einige Offiziere, die sich zurückziehen, erschießt Tschuikow persönlich mit seinem Revolver. Er versichert Stalin: Wir verteidigen die Stadt oder sterben dabei. Tschuikow hat Glück. Er bemerkt, dass die deutschen Panzer in der Stadt nur langsam vorankommen. Ihre eigenen Bombardements haben Stalingrad so stark zerstört, dass die Straßen kaum noch passierbar sind. Derweil kommt sowjetische Verstärkung am anderen Wolga-Ufer an. Ihr Kommandant heißt Alexander Rodimtsev, ein 37 Jahre alter Veteran aus dem spanischen Bürgerkrieg. Tschuikow befiehlt ihm, alle Panzer und Mörser auf der anderen Flussseite zu lassen. Er soll nur mit Maschinengewehren, Antipanzergeschützen und Messern in die Stadt übersetzen. Rodimtsev weist darauf hin, dass nicht mal alle seine Männer ein Gewehr hätten. Tschuikow scheint das nicht zu interessieren. Die Männer sollen Stalingrad nur lange genug halten, damit die Rote Armee Verstärkung schicken kann. Blut ist Zeit, sagt Tschuikow später. Am 15. September setzt die Gardeschützendivision in Ruderbooten und Flussdampfern über die Wolga. In einem Sturmangriff nehmen sie den Hauptbahnhof ein und erobern den strategisch wichtigen Mamajew-Hügel von den Deutschen zurück. Allein in den ersten 24 Stunden verliert die Division 3000 Mann. Aber ein Teil Stalingrads bleibt vorerst in russischer Hand. Die Russen wagen weitere Sturmangriffe, doch meist erobern die Deutschen die verlorenen Stellungen schnell zurück. Die Kontrolle über den Hauptbahnhof wechselt innerhalb einer Woche 15 Mal. Ein deutscher Offizier fühlt sich an die sinnlosen Sturmangriffe von Verdun erinnert, nur sei es noch schrecklicher. Die Rote Armee wechselt ihre Taktik. Rodimtsev hat in Spanien gelernt, wie man eine Stadt Haus für Haus erobert. Er gruppiert seine Soldaten in Sturmtruppen aus 10 Mann und befiehlt den Guerillakrieg. Sie überfallen deutsche Stellungen mit Pistolen, Messern und angeschärften Spaten. Sie bewegen sich durch die Kanalisation fort, legen Sprengstoff oder schießen aus dem Hinterhalt mit panzerbrechender Munition auf die Panzer, die im Schutt feststecken. Die deutschen Soldaten sind auf einen Blitzkrieg mit hoher Geschwindigkeit trainiert worden, nicht auf Häuserkampf. Bald nutzen sie ihre Flammenwerfer, um Keller und Kanalisation auszuräuchern, in denen sich die Russen verschanzen. Mit jedem Tag des Rattenkrieges wird die Lage unübersichtlicher. An fast allen Straßen lauern deutsche und sowjetische Scharfschützen. Die Soldaten müssen durch den Schutt kriechen. Durch den Dreck lassen sich Uniformen von Wehrmacht und Roter Armee kaum noch unterscheiden. Die Scharfschützen schießen auf ihre eigenen Kameraden. Soldaten schreien, während sie in den Trümmern verbluten. Die restlichen Männer harren in der Herbstkälte in Kellern und Ruinen aus. Läuse sitzen in ihren Haaren, an manchen Tagen bekommen sie nur 50 Gramm trockenes Brot als Ration. Ihre Lage ist aussichtslos. Sie stehen mit dem Rücken zur Wolga. Wer flieht, wird erschossen. Wer sich versteckt, erfriert. Wer kämpft, stirbt. Die Hölle kennt keinen Ausweg. Anfang November weckt ein Grollen die Soldaten aus dem Schlaf. Die Deutschen wagen einen finalen Sturmangriff auf das Stadtzentrum. Die Russen schießen mit Maschinengewehren zurück, doch dieses Mal stoßen die Deutschen bis an die Wolga vor. Tschuikows Armee hält nur noch einen schmalen Streifen. Am 8. November 1942 verkündet Hitler bei einer Rede im Löwenbräukeller den Sieg in Stalingrad. Doch Tschuikows Blut ist Zeittaktik hat funktioniert. Während die Wehrmacht ihre letzten Reserven nutzt, um die Ruinen von Stalingrad zu erobern, hat die Rote Armee eine Gegenoffensive vorbereitet. Bald ist die 6. Armee eingekesselt. Stalingrad wird zum Wendepunkt des Krieges. Rodimzew, der 2 Monate zuvor die 13. Garde-Schützendivision über die Wolga brachte, sagt in einem Interview: »Hätte ich mich nur um einen Tag verspätet, gäbe es Stalingrad nicht mehr. Dafür gibt es seine Division nicht mehr. Von den 10.000 Soldaten, die er nach Stalingrad führt, überleben nur 320. Zivilbevölkerung. Bleiben, um zu sterben. In Stalingrad leiden die Bewohner nicht nur unter der deutschen Besatzung. Ihre eigene Regierung benutzt sie als Kanonenfutter. Viel zu spät beginnt die Evakuierung. Von Karin Feuerstein-Prasser. Diesen Tag wird Anna Soldatowa nie vergessen. Am 23. August 1942, als deutsche Fliegerstaffeln ihre Brand- und Sprengbomben über der Stadt abwerfen, verwandelt sich Stalingrad in ein einziges Flammenmeer. Unsere Luftabwehr hatte keine Chance. Am Anfang saßen auf den Dächern noch junge Männer, die die Brandbomben mit langen Stangen aufsammelten und in Wassertonnen warfen. Viele von ihnen kamen dabei um. Alle Dächer und Decken waren aus Holz, alles brannte, auch die Bäume und sogar die Erde. Zehntausende Menschen werden an diesem Tag getötet oder lebend unter den Trümmern begraben. Nach einwöchiger Bombardierung ist Stalingrad völlig zerstört, über der Ruinenlandschaft liegt eine dunkle Rauchwolke. Man hätte zahllose Menschenleben retten können, wäre die Stadt rechtzeitig evakuiert worden. Stattdessen hat Stalin befohlen, sie in eine Festung zu verwandeln. Zur Verteidigung vor der anrückenden Wehrmacht lässt er alle Bewohner im Alter zwischen 16 und 55 Jahren antreten, überwiegend Frauen, denn die Männer im wehrfähigen Alter sind alle an der Front. Sie werden in Arbeitskolonnen eingeteilt, um mehr als 2 Meter tiefe Panzergräben auszuheben. Selbst jüngere Kinder müssen mit anpacken und schützende Erdwälle um die Öltanks errichten, die sich am Ufer der Wolga befinden. Denjenigen, die ihrer patriotischen Pflicht nicht nachkommen, drohen drastische Strafen. Es werden eigene Tribunale eingesetzt, um zivile Deserteure zu verurteilen. Verräter an der Partei und am Sowjetstaat müssen ins Arbeitslager. Hingegen rührt sich keine Hand zum Schutz der Zivilbevölkerung. Hat man zunächst geglaubt, Stalingrad solle evakuiert werden, ist davon bald keine Rede mehr. Angeblich fürchtet Stalin den Ausbruch einer Massenpanik für den Fall, dass Hunderttausende ans Ostufer der Wolga gebracht werden. Tatsächlich aber gibt es für eine solche Aktion kurzfristig viel zu wenig Schiffe, denn die wurden beschlagnahmt, um Munition und Verstärkung heranzuschaffen. Zudem soll der Verbleib der Bevölkerung die Verteidiger motivieren. Überall werden entsprechende Plakate angebracht, die an die Vaterlandsliebe appellieren. Wir werden unsere liebe Stadt, unser Vaterhaus und unsere Familien verteidigen. In Wirklichkeit sind die Bewohner von Stalingrad nichts weiteres als Kanonenfutter. Erst nach der verheerenden Bombardierung am 23. August beginnt die allmähliche Evakuierung von rund 300.000 Menschen über die Wolga. Doch es ist zu spät. Viele der mit alten Frauen und Kindern völlig überladenen Boote werden von den Deutschen angegriffen und als vermeintliche Kriegsschiffe versenkt. Doch auch auf die meisten der rund 75.000 Zivilisten, die weiter in der umkämpften Stadt ausharren, wartet der sichere Tod. Wer nicht dem Bombenhagel und Beschießungen zum Opfer fällt oder in ein deutsches Lager deportiert wird, droht zu verhungern oder zu verdursten. Klavdija Schipovalova, damals noch ein kleines Kind, hat diese Qualen miterlebt. In den Wochen, in denen der Kampf um unser Viertel hin und her wogte, dachten wir überhaupt nicht ans Essen. Der Durst war viel schlimmer. Es war so schlimm, dass wir sogar unseren eigenen Urin tranken. In höchster Not beschließt ihre Mutter gemeinsam mit einer Freundin Wasser aus dem Fluss zu holen. Die Wolga war ganz in unserer Nähe. Allerdings riskieren die Frauen ihr Leben, denn Scharfschützen zielen auf alles, was sich am Flussufer bewegt. Und so geschieht das Unvermeidliche. Kaum waren sie aus dem Graben geklettert, traf eine Kugel Tante Natascha mitten ins Herz. Es war schrecklich. Wie mehr als 10.000 Eingeschlossene, darunter etwa 1.000 Kinder, die nächsten 5 Monate in den Ruinen der Stadt überleben können, bleibt ein Rätsel. Sie suchen Schutz in den Kellern und Ruinen, in Abwasserkanälen und Erdhöhlen, die sie ins Steilufer der Wolga graben. Man lebt gleichsam von der Hand in den Mund, stürzt sich gierig auf jeden Tierkadaver, um beispielsweise das Fleisch getöteter Pferde herauszuschneiden und sich so wenigstens eine Mahlzeit zu sichern. Hungrige Kinder bieten den Wehrmachtssoldaten an, Trinkwasserflaschen mit Wolgawasser aufzufüllen, wenn sie dafür nur ein Stückchen Brot bekommen. Die Männer, die aus Angst vor den Rotarmisten solche Wege lieber meiden, sind froh über die Dienstleistungen der Kinder und nehmen dabei billigend in Kauf, dass die Gewehrkugeln statt ihrer die Kleinen treffen. Es herrscht eine apokalyptische Atmosphäre in der Stadt. Widerlicher Gestank verwesender Leichen vermischt sich mit dem Geruch nach Rauch und Pulverdampf, liegt wie ein Pesthauch über allem. Lodernde Brände verstärken die sommerliche Hitze. Dazu kommt ein infernalischer Lärm, verursacht durch das Donnern der Geschütze, das Röhren der Flugzeuge, die ständigen Detonationen. Und immer wieder die schrecklichen Schreie der Verwundeten und Sterbenden. Die Menschen gehen durch die Hölle. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Operation Uranus 1942. Russland schlägt zurück. Stalin und Hitler messen dem Kampf um Stalingrad entscheidende Bedeutung zu. Mit einer gewaltigen Konzentration der Kräfte soll die Rote Armee das Duell der Diktatoren entscheiden. Von Ulrich Mier. Liebe Generäle und Soldaten, ich spreche zu euch, meine Brüder. Heute beginnt ihr mit einer Offensive und euer Handeln wird über das Schicksal eures Landes entscheiden, ob es ein unabhängiges Land bleibt oder zugrunde geht. So wendet sich Stalin am Morgen des 19. November 1942 an die Soldaten der Roten Armee. Ein Zeuge erinnert sich später seiner Gefühle an diesem Tag. Diese Worte berührten mich wirklich. Ich fühlte ein spirituelles Aufwallen in mir. Die patriotischen Gefühle der russischen Soldaten, voll Hass und Rache gegenüber den gnadenlosen Angreifern, sind allzu verständlich. Allein zwischen dem Beginn des Angriffs im Juni 1941 und Dezember fallen 2.660.000 Rotarmisten, 3.350.000 geraten in Gefangenschaft. Für jeden gefallenen Deutschen müssen 20 sowjetische Soldaten ihr Leben lassen. Erst die russische Gegenoffensive bei Moskau mit ihren für den Winter ausgerüsteten Truppen aus Sibirien bringt auch den Deutschen im eisigen Dezember zum ersten Mal in diesem Krieg hohe Verluste bei. Doch ein Wendepunkt des Krieges ist die Schlacht um Moskau noch lange nicht. Um dem Feind entscheidende Niederlagen zuzufügen, besitzen die Sowjets zu diesem Zeitpunkt bei weitem nicht genügend Waffen und Ausrüstung. Zwar ergreift die Führung bereits zu Beginn des deutschen Angriffs im Juni drastische Maßnahmen, um zu retten, was zu retten ist. Maschinen, Gerät und Arbeitskräfte werden aus den bedrohten Gebieten in Russlands Westen weggeschafft. Oft stehen die deutschen Truppen nur wenige Stunden weit entfernt. Unter pausenlosen Luftangriffen werden ganze Fabrikanlagen demontiert und eiligst auf Züge verladen. Um das Chaos zu begrenzen, soll jeder Zug möglichst eine komplette Fabrikanlage samt Belegschaft transportieren. Dann beginnt die lange Reise ostwärts, mit Zielen hinter dem Ural in Kasachstan oder Sibirien. Im Herbst befindet sich 4/5 der sowjetischen Kriegsproduktion auf Achse. 25 Millionen Arbeiter ziehen mit ihren Familien ostwärts. Der Nachschub an Rüstungsgütern ist vorübergehend kaum möglich. Bisweilen gehen den Verteidigern Moskaus erst die Granaten, dann sogar die Geschütze selbst aus, da die Montageanlagen noch in Kisten verpackt stehen. Ein Hoffnungsschimmer? Der Dezember 1941 verändert die strategische Gesamtlage. Nach dem Angriff Japans auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor im Pazifik erklärt auch Hitler 4 Tage später den USA den Krieg und beschert Stalin damit zukünftig einen reichen und potenten Waffengenossen. Doch die Rote Armee verzeichnet im neuen Kriegsjahr 1942 weiterhin katastrophale Verluste. Der Vormarsch der Deutschen im Süden scheint unaufhaltsam. Nach dem Fall Rostows am Don ergreifen ganze Armeeteile panisch die Flucht, lassen Waffen und Geräte einfach liegen. Mit dem berüchtigten Befehl Nummer 227, Nie Shagu Nasat, keinen Schritt zurück, versucht Stalin, Panik und Desertion zu verhindern. Fahnenflucht zieht sofortige Todesurteile nach sich. Am 23. August erreichen die ersten deutschen Panzer unter General Paulus nördlich von Stalingrad die Wolga. Zeitgleich richtet die Luftflotte 4 mit 600 Bombern ein flammendes Inferno an. Am 12. September reist der soeben zu Stalins Stellvertreter als Oberkommandierender der Streitkräfte ernannte Schukow zum Rapport in den Kreml. An seiner Seite der neue Generalstabschef Alexander Wasilewski, von dem gesagt wird, er könne mit einem Blick die Gesamtsituation eines Schlachtfeldes und seine wahrscheinliche Entwicklung erfassen. Stalingrad wird in diesen Tagen von einem besonders heftigen Gefecht erschüttert. Der Zentralbahnhof fällt 15-mal abwechselnd in deutsche und sowjetische Hände. In seinen Erinnerungen beschreibt Schukow die entscheidenden Gespräche. Er trägt vor, man bräuchte mehr Reserven. Während Stalin düster auf die ausgebreiteten Karten starrt, flüstern Schukow und Wasilewski, man müsse eine andere Lösung finden. Stalin blickt auf. Was für eine andere Lösung? Schukow: Angriff auf die langen Flanken der deutschen Verbände vor der Wolgastadt. Paulus und seine 6. Armee einschließen und zwischen ihm und der restlichen deutschen Front einen unüberwindlichen Korridor legen. Für das Heranführen der nötigen Kräfte und alle weiteren Vorbereitungen werden 45 Tage angesetzt. Stalin gibt sich skeptisch, vertraut aber entgegen seinen Gewohnheiten auf die Militärs. Bange Frage, werden die 10 unterbesetzten sowjetischen Divisionen in der Stadt unter ihrem furchtlosen und unablässig antreibenden General Zhuikow so lange durchhalten? Während der zermürbenden Häuserkämpfe im Zentrum sammeln sich hinter dem Horizont nach und nach 1 Million Mann. Die logistische Herausforderung ist gewaltig. Für den rechtzeitigen Transport der Reserven entstehen im Hinterland zusätzlich 6 Zweigbahnen mit insgesamt 1100 Kilometern Länge. Mehr als 250 Brücken und fast 2000 Kilometer Gleise werden wiederhergestellt. Tausende Waggons mit Truppen und Material rollen Richtung Stalingrad. Die immensen Anstrengungen treffen in eine Zeit, in der sich der Ausstoß der sowjetischen Industrie wieder spürbar erhöht. Die in den Osten verlagerten Produktionsstätten bringen zunehmend wieder volle Leistung. Alles ist auf Rüstungsgüter ausgerichtet. Das Wiedererwachen der Sowjetmacht weckt bei vielen erste Hoffnung. Viele Panzer werden in Tscheljabinsk im Ural produziert, das der Volksmund bald Tankograd nennt. Jeder und jede wird gebraucht. In der Wolgastadt Uljanowsk, ein gutes Stück nordöstlich von Stalingrad, müht sich ein junger Student aus Moskau in einer Munitionsfabrik um die ausreichende Härtung panzerbrechender Geschosse. Mit Erfolg. Andrei Sacharow wird später einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts und als Kämpfer für Völkerverständigung mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Die Forderung Stalins an die britischen und amerikanischen Alliierten nach einer Entlastung durch eine zweite Front gegen Nazi-Deutschland im Westen erfüllt sich 1942 noch nicht. Immerhin nimmt die entscheidende Kriegshilfe durch die Westalliierten zu. 380.000 Feldtelefone und 35.000 Funkstationen für die Kommunikation. Für die Logistik 1.900 Lokomotiven und 200.000 Studebaker-Lastwagen mit Allradantrieb. Am beliebtesten jedoch fast 800.000 Tonnen Fleischkonserven in Form kleiner glänzender Büchsen mit rosa Pressfleisch für den ewigen Appetit der russischen Soldaten. Mitte Oktober 1942 sind Schukow und Wasilewski überzeugt, die Operation Uranus getaufte Gegenoffensive wird gelingen. Am 12. November kommt eine letzte Offensive der Deutschen unter General Paulus im Industrieviertel von Stalingrad zum Stehen. Schukow erhält von Stalin bei einem weiteren Rapport im Kreml freie Hand und kann den Termin des Marschbefehls zur Einkesselung selbst bestimmen. Die deutschen Aufklärer haben bis zuletzt die Kräftekonzentration verkannt, gehen davon aus, dass der Gegner allenfalls noch über Reserven für örtlich begrenzte Kampfhandlungen verfügt. Am 19. November beginnt die sowjetische Großoffensive. Es herrscht so dichtes Schneetreiben, dass die deutsche Luftwaffe tagelang nicht eingesetzt werden kann. 900 fabrikneue Panzer T-34, 13.500 Geschütze und Granatwerfer, 1.250 Stalin-Orgeln und 1.100 Flakgeschütze machen die Rote Armee erstmals zu einer Angriffsarmee. Dann geht alles sehr schnell. An Feuerkraft weit unterlegen können die mit dem Deutschen Reich verbündeten italienischen, ungarischen und rumänischen Truppen an den Flanken dem Druck der Roten Armee nichts entgegensetzen. Hitler tobt und hat für sie nur Verachtung übrig. Schon am 23. November schließen sowjetische Panzerkräfte bei Kalatsch den Kessel, aus dem es für die 6. Armee keinen Ausbruch mehr geben wird. Mitte Dezember vereitelt die Rote Armee den Versuch ihrer Befreiung unter dem Kommando des Feldmarschalls Erich von Manstein. Die Kämpfe sind jetzt kraftvoll und gut und ich liege hier und verpasse all dies, schreibt ein verwundeter Rotarmist aus dem Lazarett an seine Frau. Für die Rote Armee macht der Erfolg von Stalingrad Kräfte frei. Marschall Schukow, Stalins Stratege. Georgi Konstantinowitsch Schukow, der Verteidiger Moskaus und späterer Eroberer Berlins, entwirft den Plan für die Kesselschlacht von Stalingrad. Nach dem Krieg wird Stalin ihn kaltstellen. Von André Weikert. Unter dem Geläut der Kremlglocken reitet ein Mann auf den Roten Platz. Sein leuchtender Araberschimmel jagt mit wehender Mähne über den regennassen Asphalt. Mit durchgedrücktem Rücken salutiert der Reiter vor den angetretenen Truppen. Wo immer er die Zügel strafft, sein Pferd zum Stehen bringt und seinen militärischen Gruß entbietet, wallt der Schlachtruf der 40.000 Soldaten auf. Die Siegesparade vom 24. Juni 1945 ist nicht nur die größte Militärschau der Roten Armee in der Geschichte der Sowjetunion, es ist auch die pompöse Inszenierung des Helden des großen Vaterländischen Krieges, Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow. Sein unwahrscheinlicher Aufstieg beginnt 1915, als der Sohn eines Schusters in die zaristische Armee eingezogen wird. Sein Abitur, das Schukow an einer Moskauer Abendschule erwarb, verheimlicht er, um nicht als Offizier eingesetzt zu werden. Auch an der Revolution 1917 hat Schukow keinen Anteil. Erst Mitte 1918 ergreift er Partei und tritt in die Rote Armee ein. Wegen seiner Herkunft aus der Arbeiterschaft und seiner Bildung hat er hier beste Aufstiegschancen. Binnen weniger Monate bringt er es vom Schützen zum Kompaniechef. Im August 1920 widersetzen sich Bauern aus der Region Tambow, etwa auf halbem Weg zwischen Moskau und dem späteren Stalingrad gelegen, der Roten Armee, die brutal Getreide requiriert. Nun kann Schukow seine Loyalität beweisen. Mittels Massenexekutionen, Folter und exzessiver Plünderungen wird der Aufstand gewaltsam erstickt. Historiker schätzen die Zahl der Hingerichteten auf 15.000. Ob die Skrupellosigkeit Schukows ihn in den Jahren 1937 und 1938 vor Stalins Blutbad im Offizierskorps bewahrte, dem 98 von 108 Mitgliedern des Obersten Militärrats zum Opfer fielen, lässt sich nicht nachweisen. Recht gewiss scheint aber, dass der rote Diktator Gefallen an Schukow fand, über den es in einer Leistungsbeurteilung bereits 1930 hieß, er sei entscheidungsfreudig, im persönlichen Umgang aber kalt, eigensinnig und übertrieben stolz. Stalins Vertrauen in seinen General ist begründet. Schukow, nach den großen Säuberungen in der Militärhierarchie aufgerückt, wirft im Sommer 1939 einen halbherzigen Vorstoß der Japaner in die Mongolei zurück. Stalin befördert ihn im Februar 1941 zum Chef des Generalstabs. Wo immer die Lage an der Front am heikelsten ist, tritt Schukow gegen Hitlers Generäle an. Er ist es, der den Vormarsch der Wehrmacht auf Moskau im Winter 1941 stoppt. Auch die siegreiche Panzerschlacht von Kursk 1943 oder die Operation Bagration, in der die Heeresgruppe Mitte 1944 zurückgeschlagen wird, geht auf seine Schlachtpläne zurück. Seine vielleicht brillanteste Leistung bleibt der Masterplan für den Zangenangriff von Stalingrad. Schukows Strategie der Überwältigung, die koordinierte Angriffe aller Truppengattungen auf breiter Front sieht, um den zahlenmäßig schwächeren Feind zu überfordern, kostet jedoch einen Blutzoll von bis zu 480.000 Gefallenen. Noch in der Schlacht um Berlin verheizt Schukow rund 80.000 Rotarmisten, um den US-Amerikanern bei der Einnahme der Reichshauptstadt zuvorzukommen. Soldaten, die sich seinen waghalsigen Attacken verweigern, werden noch an der Front erschossen oder in Strafbataillone versetzt. Es ist Schukow, der am 8. Mai 1945 die Kapitulation der Wehrmacht entgegennimmt und erster Verwalter der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands wird. Er nutzt die Gelegenheit, um mehrere Güterwagen voller Raubgut in die Heimat zu schaffen. Das nimmt Stalin zum Vorwand, sich des populären Marschalls zu entledigen. Er versetzt den Kriegshelden auf unbedeutende Posten, zunächst nach Odessa, später in den Ural. Unmittelbar nach Stalins Tod ist Schukow jedoch wieder zur Stelle und spielt ein ums andere Mal eine entscheidende Rolle im Ränkespiel innerhalb des Zentralkomitees der KPdSU. So ist er es, der Geheimdienstchef Lavrenti Beria persönlich verhaftet und so den Machtkampf um die Nachfolge Stalins zugunsten Chruschtschows entscheidet. Das hält Chruschtschow freilich nicht davon ab, den Marschall, den er zwischenzeitlich zum Verteidigungsminister gemacht hat, 1957 während einer Auslandsreise aus allen Machtpositionen zu entfernen und aufs Altenteil zu schicken. So bleibt Schukow die Zeit, seine Memoiren zu verfassen. Millionenfach verkauft, prägen sie bis heute sein Bild in der Öffentlichkeit. Eine der von Schukow kolportierten Legenden besagt, dass der ikonische Ritt auf der Siegesparade von Moskau eigentlich Stalin vorbehalten sein sollte. Der aber sei bei den Proben mehrfach vom Pferd gestürzt und habe sich die Schulter geprellt. Verärgert soll der oberste Genosse angeordnet haben: »Soll Schukow das machen? Der ist ja Kavallerist!« Und so sitzt der Stratege Schukow in Form einer Reiterstatue bis heute hoch zu Ross im Nordwesten des Roten Platzes und nimmt stumm die Parade ab, die noch immer jährlich im Andenken an seinen Triumph gefeiert wird. Drittes Kapitel: Tragödie. Winter 1942-43. Hunger, Angst, Tod. Die Soldaten in Stalingrad leiden schrecklich zum Jahresende 1942. Der Führer kennt kein Mitleid mit ihnen. Kampf bis zur letzten Patrone, fordert Adolf Hitler. Inferno in Eis und Schnee. Von Hauke Friedrichs. Draußen tobt ein Schneesturm. Minus 30 Grad zeigt das Thermometer. Im selbstgebauten Bunker sorgt ein einfacher Ofen für ein wenig Wärme. In dieser Nacht vor Heiligabend im Jahr 1942 haben Soldaten der 29. Infanteriedivision ein paar Frikadellen aus Pferdefleisch gebraten. Ein Festessen. Sie haben Glück gehabt. Eine andere Einheit hatte Tiere geschlachtet und ihnen Fleisch abgegeben. Andere Soldaten verspeisen in diesen Tagen Hunde und Katzen. Der Gefreite Hans Happe aus Delbrück in Westfalen denkt an seine Familie zu Hause. 19 Jahre ist er alt und seit mehr als einem Monat zählt er zu den Eingeschlossenen im Kessel von Stalingrad. Seine Division gehört zur 6. Armee unter Generaloberst Friedrich Paulus, der am 19. November 1942 von den Russen eingekreist worden ist. Adolf Hitler hat dem Verband verboten, aus der Umklammerung auszubrechen. Stalingrad soll um jeden Preis gehalten werden. Großspurig hat der Führer versprochen, die Männer aus der Luft versorgen zu lassen. Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, hat sich verbürgt, dass seine Transportmaschinen das schaffen, obwohl er genau weiß, dass es dafür zu wenig Flugzeuge gibt. Da die Rote Armee einen Belagerungsring um die Stadt und die Umgebung gelegt hat, müssten täglich 500 Tonnen eingeflogen werden. Treibstoff, Munition, Medikamente, Verpflegung. So lautet eine Berechnung der 6. Armee. Im Oberkommando der Wehrmacht gehen die Experten von einem weitaus größeren Bedarf aus. Am 27. November heißt es im Kriegstagebuch: Nur 27 Ju-52 sind gestern in den Raum Stalingrad eingeflogen. Vorhanden sind 298 Ju-52, die täglich etwa 600 Tonnen Versorgungsgut nach Stalingrad schaffen könnten. Gebraucht werden vorläufig 700 Tonnen täglich. Später nach Verbrauch der vorhandenen Verpflegungssätze 1500 Tonnen. Da die sowjetischen Jäger ständig die Transporter attackieren, diese auch von Flak und Artillerie beschossen werden, dazu viele Maschinen wegen Eis und Schnee ausfallen, reicht die Zahl der vorhandenen Flugzeuge nie. Außerdem gibt es in Stalingrad keinen richtigen Flugplatz, nur einfache Pisten. Alles Material, das hereinkommt, muss per Hand ausgeladen werden. Oft gelingt es nur einigen wenigen Ju-52 oder He-111 im Kessel zu landen. 30 Tonnen mal 150 Tonnen gelangen so zur 6. Armee. Nie kommt genug Nachschub an. Aber tausende deutsche Soldaten sterben an Kälte, Unterernährung und Krankheiten, die nicht behandelt werden können. Allein im Dezember 1942 hat die 6. Armee gut 80.000 Mann verloren. Ein Pathologe, der im Kessel viele Leichen untersucht, kommt zu dem Schluss, dass mindestens die Hälfte der Gestorbenen verhungert ist. Auch Hans Happe bekommt ständig zu wenig Nahrung. Aber gestern, am 23. Dezember, hat er sich endlich einmal satt gegessen. Es gab so viel Pferdefleisch, dass der Gefreite und seine Kameraden ganz volle Bäuche hatten. 10 Frikadellen hat Happe verschlungen. Satt. Ein Gefühl, das die Männer schon lange nicht mehr kennen. Aber dann erhalten sie am 24. Dezember 1942 einen dieser Befehle, die sie verzweifeln lassen. Sie müssen ihren Bunker aufgeben. Die Russen gefährden die Stellung, abermals ziehen sie sich weiter auf Stalingrad zurück. Eine neue Unterkunft müssen sie sich bauen, 200 Meter hinter der Hauptkampflinie. Der Boden ist hart gefroren, Steine und Holz gibt es kaum, der Sturm treibt den Schnee vor sich her. Bis auf wenige Kilometer vor Stalingrad sind vor einigen Tagen die deutschen Truppen herangekommen, die den Kessel befreien sollen. Aber die Operation Wintergewitter erreicht die Eingeschlossenen nicht. Ganz kurz vor Weihnachten haben die anrückenden Einheiten sogar Funkkontakt zur 6. Armee hergestellt. Aber die sowjetischen Truppen verhindern, dass die Verbände zusammenkommen. Die 29. Division, in der Happe dient, hat bereits die Order bekommen, sich bereit zu halten, um nach Südwesten auszubrechen. Aber am 23. Dezember 1942 bricht das Kommando des Heeres die Aktion ab. Das Weihnachtswunder bleibt aus. Weil Happe und seine Mitbewohner des Bunkers an Heiligabend schuften müssen, verpassen sie die Weihnachtsringsendung, die auf vielen Radiogeräten im Kessel läuft. »Hier ist Stalingrad«, krächzt es aus den Lautsprechern. »Hier ist die Front an der Wolga.« Aus dem Kessel melden sich aber keine Soldaten. Die Sendung, die angeblich Standorte der Wehrmacht von Nordafrika bis zum Nordkap verbindet, ist nicht live. Sie wurde vorher im Studio produziert. Das Propagandastück soll den Angehörigen der Soldaten in Deutschland vorgaukeln, dass es an allen Fronten ruhig sei und die Kämpfer dort friedlich Stille Nacht, Heilige Nacht singen. In Stalingrad hören die Eingeschlossenen das Heulen der Stalinorgeln, mächtige Raketenwerfer, das Tak-Tak-Tak der Maschinengewehre, das Explodieren der Granaten. Ein paar Zigaretten und ein wenig Schokolade erhalten die Soldaten vom Kompaniechef als Weihnachtsgabe. Happe hat Wache. Er blickt in einen sternenklaren Himmel und denkt an sein Zuhause, 3000 Kilometer entfernt. Am zweiten Weihnachtstag bekommen Happe und seine Kameraden endlich wieder einmal Briefe. 5 Schreiben seiner Familie erhält der Gefreite. Am ersten Weihnachtstag sitzen die Soldaten erschöpft in dem neuen Erdloch, über dem sie einen Holzverschlag errichtet haben. Es ist eng darin, aber die Kälte ist nicht so schlimm wie draußen. Anderen Lanzern geht es schlechter. Gegen Ende des Jahres 1942 sterben jeden Tag 700 bis 1000 deutsche Soldaten im Kessel. An Silvester bekommt Happe ein Kochgeschirr voll mit Grießsuppe, die aus viel Wasser, ein wenig Salz und kaum Grieß besteht. Das ist schon besser als die Versorgung an den Tagen zuvor. Happe betet an diesem letzten Tag des Jahres 1942, dass der Herrgott ihn bald aus dem Wirrwarr dieses Krieges befreit. Am 10. Januar 1943, nachdem Generaloberst Paulus das Angebot zu kapitulieren ausgeschlagen hat, beginnt ein Großangriff der Russen. Sie wollen die Stadt, die den Namen ihres Generalissimus Stalin trägt, nun endlich zurückerobern. Am 18. Januar verfügen die Männer über keinen Treibstoff mehr. Panzer und Geschütze bleiben stehen. Alle Infanteristen, die noch gehen können, sollen sich in die Stadt zurückziehen. Seit dem 22. Januar 1943 gibt es kein Lebenszeichen mehr von Hans Happe. Er ist wohl gefallen oder in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. Seine Division gilt als aufgerieben, sein Geschütz ist nun unbemannt. Am selben Tag, an dem sich Happes Spur verliert, weist Adolf Hitler den Befehlshaber der 6. Armee an, bis zur letzten Patrone zu kämpfen. Die Angreifer erobern einen Tag später das letzte Flugfeld, das die Luftwaffe noch im Kessel nutzen konnte, um Material anzuliefern und Verwundete auszufliegen. Nun werfen die Transportmaschinen nur noch Vorräte aus der Luft ab, die im hohen Schnee verschwinden, von den Russen geborgen werden oder von den entkräfteten Männern nicht abgeholt werden können. Die Lebensmittel sind aufgebraucht. Proviant soll nur noch an Kampffähige ausgeteilt werden, obwohl geschätzt 40.000 Verwundete und Kranke in Hilfslazaretten vor sich hin vegetieren. Paulus hält sich an Hitlers Anweisung, keinesfalls zu kapitulieren und Stalingrad so lange zu verteidigen, bis es nicht mehr geht. Am 28. Januar empfängt die Funkstelle im Kessel eine Nachricht des Reichsmarschalls Hermann Göring mit einem pathetischen Nachruf über den Opfergang der 6. Armee. Noch am selben Tag lässt Paulus eine kurze Nachricht an Hitler funken. Zusammenbruch ist keine 24 Stunden mehr aufzuhalten. Sein Oberbefehlshaber ernennt ihn daraufhin zum Generalfeldmarschall. Warum Hitler das macht, verschweigt er seinen Vertrauten nicht. Zu General Jodl sagt er, noch nie sei ein deutscher Feldmarschall in Gefangenschaft geraten. Der Führer will, dass Paulus entweder im Kampf stirbt oder sein Leben selbst beendet. 3 Tage später fällt der Südkessel. Die Rote Armee hat die deutschen Einheiten bereits voneinander getrennt. Am 31. Januar 1943 um 6.15 Uhr meldet ein Funker aus Stalingrad, dass Russen vor der Tür stehen. Eine Stunde später erreicht das Oberkommando des Heeres der letzte Funkspruch der 6. Armee aus Stalingrad. Der Funker meldet, dass er sein Gerät zerstört, damit es nicht in die Hände des Feindes fällt. Am 2. Februar geben schließlich auch die Männer im Nordkessel auf. Nach 162 Tagen endet der Kampf. Insgesamt macht die Rote Armee mehr als 91.000 Kriegsgefangene in Stalingrad. Nur 6.000 werden, meist nach vielen Jahren, ihre Heimat wiedersehen. Friedrich Paulus, der Jeinesager. Während seine Soldaten im Granathagel kämpfen und sterben, prasselt auf ihren Oberbefehlshaber eine Flut militärischer Auszeichnungen herab. Hitler will General Paulus dazu bringen, bis zum Tod zu kämpfen. Von Franz Metzger. Den Zweiten Weltkrieg hat der Berufssoldat Friedrich Paulus als Generalmajor begonnen. In Stalingrad eingekesselt wird er am 30. November zum Generaloberst befördert. Am 15. Januar wird ihm das Eichenlaub zum Ritterkreuz, eine der höchsten militärischen Auszeichnungen der Wehrmacht, verliehen. Am 30. Januar erfährt Paulus per Funkspruch von seiner Ernennung zum Generalfeldmarschall. Ist das die Belohnung und Bestätigung für die letzte Parole, die er einen Tag zuvor nach Berlin übermittelt hat? Noch weht die Hakenkreuzfahne über Stalingrad. Unser Kampf möge den lebenden und kommenden Generationen ein Beispiel dafür sein, auch in der hoffnungslosesten Lage nie zu kapitulieren. Dann wird Deutschland siegen. Heil, mein Führer! Paulus, Generaloberst. Hitler konnte jedenfalls davon ausgehen, dass sein Feldmarschall bis zum letzten Mann weiterkämpfen würde, um dann selbst den Tod im Kampf zu suchen oder sich umzubringen, bevor er dem Feind in die Hände fällt. Ein neuer Heros für das nationalsozialistische Walhall. Paulus tut weder das eine noch das andere. Er kapituliert mit den Resten seiner Armee und begibt sich mit ihnen in sowjetische Gefangenschaft. Seither begleitet ihn der Vorwurf der Feigheit, des Verrats am Ehrenkodex eines adeligen Offizierskorps. Paulus ist aber kein Adeliger. Zur Verwirrung der Sowjets, die ihren hochrangigen Gefangenen noch tagelang als von Paulus titulieren. Wie sein fast gleichaltriger Waffenkamerad Rommel entstammt Paulus der bürgerlichen Mittelschicht und erfuhr die Hindernisse, die dabei einer Offizierskarriere im Wege standen. Den Ersten Weltkrieg erlebte er an verschiedenen Fronten und beendete ihn als Hauptmann. Dank guter Beziehungen behielt Paulus auch in der stark reduzierten Reichswehr der Weimarer Republik seine Stellung. Sein strategisches Denken und sein Eintreten für den Bewegungskrieg ließen ihn seinen Vorgesetzten auffallen. Er wurde Chef der Kraftfahrteinheit, der Tarnorganisation für den raschen Aufbau schlagkräftiger Panzergruppen. Bei den Blitzkriegen gegen Polen und Frankreich spielte die von Paulus überlegen geführte Armee eine entscheidende Rolle. Paulus wurde daher in den Planungsstab für das Unternehmen Barbarossa berufen. Paulus' Bewunderung für den Strategen Hitler wuchs dabei ins Grenzenlose. Dass Paulus bis zuletzt an die Rettung aus der Falle Stalingrad glaubte, geht sicher auf diese Bewunderung zurück. Vor dem Angriff auf die Wolga-Festung hatte er dabei ebenso gewarnt, wie er betont hatte, dass ein Scheitern des ersten Angriffs auf Moskau den Weg in die Niederlage eröffnen würde. Als beides eintrat, vertraute er dennoch dem größten Feldherrn aller Zeiten. Ebenso widersprüchlich blieb Paulus' Stellung zur NS-Ideologie. Als ihm die Verantwortung für seinen Heeresbezirk übertragen wurde, stoppte er weitgehend die brutale Unterdrückung und Ausbeutung der russischen Zivilbevölkerung. Die Frage, ob man einem derart menschenverachtenden Regime dienen dürfe, stellte er aber nicht. Zunächst nein, sagt Paulus, als ihm kurz nach seiner Gefangennahme Wilhelm Pieck vom Nationalkomitee Freies Deutschland sowie Mitglieder des Bundes Deutscher Offiziere aufsuchen. Beide Überläuferorganisationen sollen prosowjetische Propaganda in die Reihen der Wehrmacht tragen. Paulus zeigt sich gesprächsbereit, verweigert aber seine Mitarbeit. Erst als nach dem 20. Juli auch seine Familie verhaftet wird und es sich zeigt, dass adelige Offiziere bereit gewesen sind, gegen Hitler zu putschen, setzt der Feldmarschall seinen Namen unter Flugblätter und Botschaften, in denen die deutschen Soldaten zur Kapitulation aufgefordert werden. Mit geringem Erfolg. Die Soldaten wissen, dass die Schreckensmeldungen über die sowjetischen Gefangenenlager keine Goebbels-Propaganda sind. Deren Horror bleibt Paulus wie anderen hochrangigen Offizieren weitgehend erspart. Vor allem, nachdem er sich bereit erklärt hat, als Kronzeuge im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess auszusagen. Seine Schilderung der Planungen des Unternehmens Barbarossa trägt wesentlich zu den Todesurteilen bei. Zu den Planern hatte nun aber Paulus selbst gezählt. Muss ihm daher nicht auch der Prozess gemacht werden? Diese Drohung sowie die Hoffnung, seine Familie in Deutschland wiederzusehen, lassen ihn schließlich doch auf das Kooperationsangebot der Sowjets und der DDR-Führung eingehen. Paulus' Frau, eine rumänische Adelige, stirbt jedoch an den Folgen der KZ-Haft, ehe Paulus die Repatriierung zugestanden wird. Als Wohnsitz wird ihm ab 1953 eine Villa in Dresden zugewiesen. Seinen Teil des Handels, Vorträge vor Offizieren und Parteigenossen sowie die Unterstützung politischer Propaganda gegen Westdeutschland erfüllte er eher lustlos. 1957 stirbt er in Dresden als gebrochener Mann. Nach der Kapitulation 2. Februar 1943. Marsch in den Tod. Die deutsche Wehrmacht hat sich ergeben, doch das Martyrium der mehr als 90.000 völlig entkräfteten Soldaten findet kein Ende. Sie geraten in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Der Kampf ums Überleben geht weiter. Von Karin Schneider-Färber. Ich war 23 Jahre alt, wog 42 Kilo und hatte 7 Jahre Gefangenschaft vor mir. Offizierslager, Arbeitslager, Straßenbau, Steinbruch. Beschreibt Horst Zank, im Jahr 1943 Kommandeur eines Regiments im Südkessel, die bittere Zukunft, die ihm blüht. Der Hunger, der Winter, die Schwäche, der Flecktyphus hatte leichtes Spiel. Von den Resten der 6. Armee, die sich nach der Einstellung der Kämpfe in langen Marschkolonnen aus der Stadt wälzen, werden nur etwa 6.000 Männer jeweils wieder nach Deutschland zurückkehren. Das Massensterben des Krieges setzt sich in den völlig überbelegten Kriegsgefangenenlagern hinter Stacheldraht und Eisenzäunen fort. Von Februar bis Juni 1943 wurden um die 30.000 deutsche Soldaten in Massengräbern beerdigt, schätzt Zank, der die katastrophalen Verhältnisse im Sammellager Dubowka, 50 Kilometer nördlich von Stalingrad, miterlebt. Noch nie waren der Roten Armee so viele Gefangene in die Hände gefallen wie nach Stalingrad, der ersten deutschen Massenkapitulation in diesem Krieg. Vorbereitet ist darauf keiner. In und um Stalingrad stehen der Armee nur einige wenige Sammellager zur Verfügung. Neben Dubowka etwa in Pekedowka, Frolovo, Popov, Kiseljaki oder Krasnarmeysk. Da die einzige Bahnlinie, die aus der Stadt herausführt, zerbombt ist, müssen die Gefangenen ihren Weg durch die eiskalte Steppenlandschaft zu Fuß antreten. Für viele der völlig Erschöpften bereits das Todesurteil. Unser Weg führte durch den hohen Schnee am Straßenrand. Unsere Kräfte waren schnell verbraucht. Die große Kälte gab uns den Rest. Berichtet der 23-jährige Feldwebel Josef Probst, der wie Zank nach Dubowka läuft und dabei erlebt, wie andauernd Männer am Straßenrand zusammenbrechen und von russischen Soldaten erschossen werden. Wir hörten immer wieder Rufe und Schreie und die darauffolgenden Schüsse, so Probst. Auf diesem Marsch hatten alle nur den einen Gedanken, nicht zurückbleiben. Wer es völlig ausgehungert und unzureichend gekleidet bis zum Lagertor schafft, hat Glück gehabt. Doch in den Sammellagern geht der Kampf ums Überleben erst richtig los. Es fehlt an allem, Nahrung, Medizin, Ausstattung. Die Gefangenen kämpfen um jeden Bissen Brot, wie der blutjunge Österreicher Josef Schönecker in Pekedowka erlebt. Jedes Brotausteilen begann tumultartig, ein jeder stürzte sich hin, um ein Stück zu ergattern. Der Stärkere und Brutalere gewinnt, erinnert er sich. Wer nicht gewinnt, stirbt. Die Leichen türmen sich im Schnee. Allein in Pekedowka gehen von Februar bis 10. Juni 1943 27.000 Gefangene an Hunger und Seuchen zugrunde, etwa die Hälfte der Lagerinsassen. Woanders sieht es nicht besser aus. So erreichen von den ursprünglich über 90.000 gefangenen Wehrmachtssoldaten nur etwa 18.000 die für sie vorgesehenen Dauerlager. Während des wochenlangen Transports, häufig in völlig überbelegten Eisenbahnwaggons, in die oft weit entfernt liegenden Dauerlager im Inneren der Sowjetunion, sterben noch einmal Tausende. Die sowjetische Hauptverwaltung für Kriegsgefangene und Internierte, GUPVI, angesiedelt beim Innenministerium, erhöht angesichts der steigenden Kriegsgefangenenzahlen fieberhaft die Anzahl der Lager. Bis Kriegsende 1945 stehen insgesamt 267 Lagerverwaltungen mit rund 3200 angeschlossenen Einzellagern zur Verfügung. Um diese Zahl zu erreichen, müssen zum Bau häufig die Kriegsgefangenen selbst beitragen. Bis die Baracken stehen, leben sie währenddessen in Erdlöchern. Stalin hat zwei Ziele im Blick. Zum einen sollen die Kriegsgefangenen in der Industrie, in Bergwerken beim Torfstechen, im Holzbau oder auf Großbaustellen die Wirtschaft ankurbeln helfen. Die meisten Lager befinden sich daher an Bahnanschlüssen oder in der Nähe von Industrieanlagen und werden wieder aufgegeben, wenn ihr wirtschaftlicher Zweck erfüllt ist. Zum anderen hofft Stalin, die höheren Kader im gegnerischen Militär für Propagandazwecke an der Front zu gewinnen. Daher wird bei der Verteilung der Gefangenen auf die Lager darauf geachtet, sowohl nach Nationalitäten wie auch nach Dienstgraden zu trennen. Offiziere und Generäle bekommen die besseren Unterkünfte und unterliegen in Anlehnung an die Genfer Konvention nicht der Arbeitspflicht. Feldmarschall Paulus bewohnt bei Tomilino nahe Moskau sogar eine recht ansehnliche Datscha mit Garten. Unteroffiziere und Mannschaften dagegen steckt man in schlechte Unterkünfte und lässt sie bei Minimalverpflegung schuften bis zum Umfallen. Die Überlebenschancen sind daher sehr unterschiedlich verteilt. Offiziere überleben deutlich häufiger als einfache Soldaten. Nur wer als Arzt oder Handwerker dringend gebraucht wird, darf auf schonendere Behandlung hoffen. So wird Josef Schönecker als Maurer und Ofensetzer im Lagerhospital Wolsk trotz schwerer Verwundung gesund gepflegt. Sein Beruf rettet ihm das Leben. Die Offiziere sind dafür stärkerer Bespitzelung ausgesetzt. Stalin will unbedingt einen der renommierten deutschen Generäle gewinnen, zum Sturz Hitlers aufzurufen. Auf seine Initiative hin konstituiert sich am 12. und 13. Juli 1943 im Lager Lunjovo im Moskauer Vorort Krasnogorsk aus kriegsgefangenen Soldaten und kommunistischen Emigranten das Nationalkomitee Freies Deutschland NKFD. In dem von den Gründungsmitgliedern unterzeichneten Manifest werden alle Deutschen zum Kampf gegen Hitler aufgerufen. Doch das Komitee, zu dem glühende Kommunisten wie Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht gehören, genießt wegen seiner politischen Einfärbung wenig Ansehen unter den Kriegsgefangenen. Daher wird im September 1943 eine weitere antinationalsozialistische Organisation, der Bund Deutscher Offiziere, BDO, gegründet, dessen Leitung der Stalingrad-Veteran und General der Artillerie Walter von Seydlitz-Kurzbach sowie die Generalmajore Korfes und Lattmann übernehmen. Ihnen wird mündlich zugesichert, Deutschland nach dem Krieg als bürgerlich-demokratisches Staatswesen weitestgehend in den Grenzen von 1937 zu erhalten. In einer Kehrtwendung um 180 Grad, dem Stalingrad-Schock geschuldet, entschließen sich Seydlitz und der BDO, ihre alte Loyalität gegenüber Hitler aufzugeben. Ganz Deutschland weiß, was Stalingrad bedeutet. Wir sind durch eine Hölle gegangen. Wir wurden totgesagt und sind zu neuem Leben erstanden. Wir können nicht länger schweigen, schreiben sie und rufen zum Sturz Hitlers auf. In einem gemeinsamen Aufruf mit dem NKFD an die Wehrmacht am 24. September 1943 fordern sie den geordneten Rückzug der Armee aus sowjetischem Gebiet, da jedes weitere Opfer sinnlos sei. Die Worte verhallen ungehört. Die Front steht. Selbst direkte Propagandaaktionen an den Linien, mit Hilfe von Lautsprecherdurchsagen oder Flugblätterabwürfen unter Aufsicht der Roten Armee, nützen wenig. Generalfeldmarschall Paulus bequemt sich erst nach langem Überreden am 8. August 1944 zum Beitritt in den BDO. Doch da ist der einzige realistische Staatsstreichversuch, das Stauffenberg-Attentat vom 20. Juli, bereits gescheitert. Deutschland rast weiter auf seine Katastrophe zu. Für die Kriegsgefangenen ist allerdings auch nach der bedingungslosen Kapitulation im Mai 1945 kein Ende ihrer Leiden in Sicht. Viele schmachten noch Jahre in den sowjetischen Lagern. So wie Horst Zank, der im Dezember 1949 seine Heimat wieder sieht. Endgültig abgeschlossen ist die Repatriierung erst 1955. Nachdem Bundeskanzler Konrad Adenauer mit der Sowjetführung die Heimkehr der 10.000 vereinbart hat. Unter ihnen befindet sich auch General von Seydlitz. Geschichte im Film: Der blutige Schnee von Stalingrad. Abgründe, viel Leid und wenige Helden. Die Schlacht an der Wolga zu verfilmen ist immer eine Herausforderung. Von Klaus Hillingmeier. 1993, Deutschland, Stalingrad. Auch im beheizten Kinosaal oder Wohnzimmer friert es den Zuschauer. Der Regisseur Josef Filzmeier schildert den Kampf ums Überleben in der russischen Höllenkälte. Stalingrad erzählt von einer Gruppe von Soldaten, die zu einem Strafbataillon versetzt werden. Filzmeiers Film hat nichts mit Leinwandepen wie »Der längste Tag« oder »Die Brücke von Arnheim« gemein. Hier zeigt der Krieg seine brutale Fratze. Soldaten vergewaltigen, hintergehen ihre Kameraden und versuchen alles, um am Ende zu überleben. Es ist ein Kämpfen ohne Sieg und Sterben, ohne Ruhm. 2013, Russland, Stalingrad. Der gnadenlose Rattenkrieg in 3D und mit Spezialeffekten. Ein Format, das etwas verstört, denn es ist keine Science-Fiction, sondern ein Kriegsepos über eine der mörderischsten Schlachten der Geschichte. Im Zentrum des Films von Fjodor Sergejewitsch Bondartschuk stehen der russische Soldat Gromow und der deutsche Hauptmann Khan. Beide Protagonisten finden ausgerechnet in den Trümmern von Stalingrad ihre Liebe. Es wechseln daher reißerische Kampfszenen mit vermeintlich romantischen Passagen. Russen lieben ein tragisches Ende. So findet Gromow den Heldentod durch eine Kugel seines Gegners Khan. 1959, Deutschland. Hunde wollt ihr ewig leben. Der Film von Frank Wisbar klagt die Menschenverachtung des Krieges an. Der überzeugte Nationalsozialist Oberleutnant Wisse erlebt in Stalingrad die schreckliche Realität der Ostfront, die keine Helden kennt, sondern nur Lanzer, die im Namen einer perfiden Ideologie verheizt werden. Am Ende stehen Kapitulation und Kriegsgefangenenlager. Obgleich mit geringem Budget gedreht, überzeugt der Film, auch weil Originalaufnahmen eingeflochten sind. Besonders bewegend ist, dass die Verwundeten der Schlacht von echten Kriegsversehrten gespielt werden. 1958, Deutschland, der Arzt von Stalingrad. Die Verfilmung des Bestsellers von Heinz G. Konsalik bedient den Geschmack der Nachkriegszeit. Es ist eine Art Romeo und Julia hinter Stacheldraht. Der gefangene Oberarzt Selno verliebt sich in die russische Lagerärztin Alexandra. Die Affäre endet tragisch. Die Geliebte wird nach Sibirien verbannt. Der Film des ungarischen Regisseurs Geza von Radvani plädiert für Menschlichkeit, die wichtiger als jede Ideologie ist. 2001, Europa, Enemy at the Gates. Der Film des französischen Regisseurs Jean-Jacques Onno basiert auf der Biografie des Scharfschützen Wassili Saizew, der in Stalingrad mehr als 242 Deutsche erschossen hat. Dramatischer Höhepunkt ist das Duell zwischen dem Russen und seinem Widersacher Major König. Die Kritik hat Arnaud vorgeworfen, ein naives Heldenepos zu präsentieren. Doch die Bilder fesseln. Und wer erwartet schon einen realistischen Film über Stalingrad in den kommerziellen Kinos? Interview. Für Hitler gab es nur Sieg oder Tod. Niemand hat sich intensiver mit militärischen Strategien, soldatischer Kultur und der Gewaltgeschichte unserer Armeen befasst als Sönke Neitzel. Im Gespräch erklärte, warum der Krieg lange vor Stalingrad verloren war, aber die Wehrmacht auch nach der dortigen Niederlage weiter an ihre Überlegenheit glaubte. Interview von Dirk Liesemer. Die Schlacht bei Stalingrad gilt heute als Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Wurde das damals von den Soldaten auch so erlebt und ist diese Sichtweise korrekt? Nein, denn die Rede vom Wendepunkt deutet an, dass Hitler zuvor eine Chance hatte, den Krieg zu gewinnen. Das war mit dem Eintritt der USA im Dezember 1941 nicht mehr möglich. Und zuvor war schon Hitlers Kriegsplan einer schnellen Eroberung der Sowjetunion gescheitert. Nicht erst vor Moskau, sondern bereits im August 1941. Mit der Niederlage von Stalingrad ändert sich aber die Wahrnehmung. Nur Tage danach proklamierte NS-Propagandaminister Joseph Goebbels den totalen Krieg. Wie ist das Scheitern der Wehrmacht in Stalingrad zu erklären? Hitler unterschätzte die Rote Armee massiv, weshalb die Wehrmacht für den Fall Blau viel zu wenig Kräfte erhielt. Ursprünglich war die Stadt nur ein Nebenziel auf dem Weg zum Kaukasus. Beim Angriff auf Stalingrad waren die deutschen Kräfte dann völlig überfordert, zumal Hitler etliche Kampfverbände an andere Fronten verlegte. Die Deutschen erkannten dann zwar den sowjetischen Truppenaufmarsch nördlich von Stalingrad, nicht aber südlich der Stadt. Als die 6. Armee eingekesselt wurde, war kurzzeitig vielleicht ein Ausbruch noch möglich, aber der wurde von Hitler untersagt. Hitler sprach auch ein Kapitulationsverbot aus. Gab es dafür ein rationales Kalkül? Durchaus, denn nach der Einkesselung drohte der gesamte Südflügel an der Ostfront aus den Angeln gehoben zu werden. Mit dem Befehl zum Weiterkämpfen erkauften sich die Deutschen etwas Zeit. Denn nun waren erhebliche Kräfte der Roten Armee gebunden. So konnte die Wehrmacht ihre Kräfte aus dem Kaukasus zurückziehen und im Februar, März 1943 sogar die Ostfront stabilisieren. Allerdings ist zu diskutieren, ob eine früher vollzogene Kapitulation nicht sehr viele Menschen gerettet hätte. Unzählige gingen nämlich völlig ausgehungert in sowjetische Gefangenschaft und eine frühere Kapitulation hätte die militärische Lage nicht sehr verändert. Aber für Hitler gab es nur Sieg oder Tod. Zog die Führung der Wehrmacht aus der Niederlage militärisch nachvollziehbare Schlüsse? Nein, man konnte die Lage schon deshalb nicht in Ruhe analysieren, weil die offensichtlichen Schlussfolgerungen nicht möglich waren, nämlich das Ende des Krieges. Hitler hat alles abgebügelt, was auf eine diplomatische Lösung hinausgelaufen wäre. Trotz der Niederlage wurde in der deutschen Armee weiter der Glaube an die eigene Überlegenheit gepflegt. Wie ist das zu erklären? Vor allem die Panzerverbände fühlten sich weiterhin der Roten Armee überlegen. Schließlich hatten sie immer wieder sowjetische Angriffe aufhalten können. Ihre Erfahrungen prägten die Diskurse in der Wehrmacht. Hier zählten die Erzählungen von Panzerkommandeuren wie Hermann Balk, dessen Sicht stark von der ja tatsächlich vorhandenen Überlegenheit seiner Truppen geprägt war. Welche Bedeutung hatte der Sieg für die Rote Armee? Es war ein sehr blutig erkaufter Sieg, aber er war psychologisch immens wichtig. Schon die Gegenoffensive vor Moskau von Dezember 41 bis Februar 42 war ein Erfolg für die Rote Armee gewesen, aber ihre Angriffe waren oft noch dilettantisch durchgeführt worden. Das änderte sich, als Stalin ab Sommer 42 seine Generäle machen ließ. Seine Armee lernte rasch, auch komplexe Operationen durchzuführen. Und als sie die vermeintlich unbesiegbare Wehrmacht in Stalingrad geschlagen hatte, war klar, wir können die Feinde aus dem Land drängen. Offen war nur, zu welchem Preis. In Stalingrad verlor Stalins Armee eine 500.000 Soldaten. Wird dieser Toten dort angemessen gedacht? Geschichte dient gerade in Russland zur Untermauerung des nationalen Selbstbewusstseins. Deshalb wird dort an solchen Gedenktagen auch nicht über dilettantische Armeeführer gesprochen, nicht über die riesigen Opfer, nicht über all die vermeintlichen Deserteure, die man an die Wand gestellt hat, und natürlich auch nicht über die zuweilen menschenverachtende Kriegsführung gegenüber den eigenen Soldaten. Nicht einmal mehr Stalin wird noch kritisiert. Welche Rolle spielt Stalingrad in der Erinnerungskultur der Bundeswehr? Für Soldaten ist Stalingrad das extremste Erlebnis, das sie sich für einen Einsatz vorstellen können. Häuserkampf, Kannibalismus, das Sterben in der Eiswüste. Stalingrad hat sich als Chiffre eines grausamen Krieges ins kollektive Gedächtnis eingefressen. Serie: Dynastien des Geldes. Die Medici. Geld, Macht und schöne Künste. Durch Geschäfte mit dem Heiligen Stuhl gewinnt die Familie aus Florenz am Ende des Mittelalters Vermögen und Einfluss. Doch Päpste und Könige sind riskante Geschäftspartner. Von Tobias Sauer. Baldessare Cossa braucht Geld, viel Geld. Und das dringend. Als Papst Johannes der 23. verfügt er zu seinem Glück über so manche Schätze, darunter die Mitra Pregiosa, die reich mit Gold und Edelsteinen verzierte Kopfbedeckung der Päpste. Kurz entschlossen tut er, was heute wohl undenkbar wäre. 1412 überlässt er sie als Pfand für einen Kredit seinem Bankier, dessen Name Giovanni di Bicci de Medici. Am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit war die Banco Medici in Florenz, was heute die Deutsche Bank ist, eine der führenden Banken der Welt. Zu ihren Kunden zählten Großhändler, gekrönte Häupter und Päpste. Geschäfte mit diesen versprachen glänzende Gewinne und bargen zugleich das Risiko erheblicher Verluste. Die Medici schreckte das nicht ab, sie drehten das große Rad, spielten mit dem Feuer. Würden sie sich die Finger verbrennen? Um das Jahr 1150 ziehen die Medici aus dem Mugello, einer ländlichen Gegend rund 40 Kilometer nordwestlich von Florenz, in die Stadt. Bald darauf steigen sie ins Bankgeschäft ein. 100 Jahre später zählen sie zur lokalen Prominenz. Auf den großen Messen in der französischen Champagne, wo sich Händler aus ganz Europa treffen, garantieren Geldhäuser wie das der Medici reibungslose Geschäfte. Sie tauschen die zahlreichen Währungen Europas ineinander um und veranlassen Überweisungen. Während die Geschäfte auch weiterhin florieren, gärt es in Florenz. Die Stadt ist offiziell eine Republik, doch fühlen sich große Teile der Bevölkerung politisch nicht ausreichend vertreten. Zwischen 1378 und 1382 wagen die Giompi, die Wollkämmerer und andere Handwerker den Aufstand. Fast wie ein Volkstribun stellt sich ihnen auch Salvestro de Medici an die Seite. Doch der Aufstand wird von den führenden Schichten der Stadt niedergeschlagen. Für die Medici ist das fatal. Von nun an gilt die Familie als unzuverlässig und es wird anrüchig, mit ihnen Geschäfte zu machen. Sie erhalten ein Verbot, sich politisch zu betätigen. Beinahe wäre die Geschichte der Medici damit schon zu Ende gewesen. Doch einige wenige Zweige der großen Familie bleiben vom Bann verschont. Dazu gehört der Bankier Veri di Cambio de Medici, der vor allem in Rom tätig ist. Bei ihm arbeitet sein Neffe Giovanni di Bicci de Medici. Mit ihm beginnt der spektakuläre Wiederaufstieg der Familie. Im Jahr 1385 ernennt Veri di Cambio seinen Neffen zum Geschäftsführer der römischen Filiale. Später wird er mit 33 Jahren Eigentümer. 1397, zwei Jahre nach dem Tod seines Onkels, transferiert er den Sitz des Hauses zurück nach Florenz. Obwohl Großbanken wie die der Medici den Fernhandel finanzieren, bleibt Rom das wichtigste Standbein der Stadt. Von den 150.000 Florin, die die Bank zwischen 1397 und 1420 als Gewinn verbuchen kann, stammt nach Berechnungen des Medici-Historikers Raymond de Ruwer mehr als die Hälfte aus Rom, besonders aus Geschäften mit der Kurie. Dabei befindet sich das Papsttum Ende des 14. Jahrhunderts eigentlich in der wohl schwersten Krise seiner Geschichte. Nach einem kircheninternen Streit und unterstützt vom französischen König wählt ein Teil des Kardinalskollegiums 1378 einen neuen Papst, obwohl der bisherige noch im Amt ist. Zwei Päpste beanspruchen nun, die katholische Kirche zu führen. Die Geldströme, die einst sehr üppig geflossen sind, waren nun halbiert. Zudem drohten in Italien Kriege und andere Auseinandersetzungen. Kurzum, der Papst brauchte Kredite, erklärt der Medici-Experte Volker Reinhardt von der Universität Fribourg in der Schweiz gegenüber G-Geschichte. Und damit können die Medici dienen. Noch lukrativer als die Kreditvergabe an den Heiligen Stuhl ist zu dieser Zeit nur die Position des Generaldepositars der Apostolischen Kammer. Gewissermaßen der päpstliche Finanzminister. Und genau dazu ernennt Johannes der 23. die Medici 1413, ein Jahr nachdem er ihnen bereits seine Mitra verpfändet hat. Von nun an beziehen die Medici auch eine Gebühr auf Transaktionen der Kurie. So müssen etwa neu ernannte Bischöfe ihre Einnahmen während ihres ersten Amtsjahres nach Rom überweisen, und die Generaldepositare erhalten einen Abschlag. Den Gewinn setzen die Medici in ihrer Heimat in politischen Einfluss um. Giovanni di Bicis Sohn Cosimo, genannt Il Vecchio, der seit 1420 die Geschicke der Firma leitet, wird 1434 de facto zum Herrscher von Florenz. Dennoch, die republikanische Fassade bleibt. Der Anhänger des Humanismus ist außerdem ein bedeutender Mäzen. Er fördert Künstler und die Kirche gleichermaßen. Der Aufstieg der Medici führt im 15. Jahrhundert zu einer überraschenden Schwierigkeit. Wohin mit all dem Geld? In der Wirtschaft des ausgehenden Mittelalters sind die Anlagemöglichkeiten beschränkt. Ohnehin schon stark im Geschäft mit der Kurie engagiert, vergibt die Medici-Bank immer größere Kredite auch an weltliche Herrscher. Doch was geschieht, wenn Päpste und Könige ihre Kredite nicht mehr tilgen können oder wollen? Eine erste Krise bahnt sich mit dem Konzil von Konstanz an. Zu dieser Zeit gibt es sogar drei Päpste, eine Spaltung der Kirche droht. Deshalb setzt die in Konstanz versammelte geistliche Führungsriege 1417 alle drei amtierenden Päpste ab. Und damit auch Johannes den 23., den Medici-Freund auf dem Heiligen Stuhl. Während die Medici mit dieser Krise noch gut umgehen können, auch der folgende Papst beruft sie nach kurzer Zeit wieder als Generaldepositare, treffen mehrere große Katastrophen ein halbes Jahrhundert später die Bank der Medici bis ins Mark. Zuerst eskaliert die Lage in England. Dort haben die Medici den Export von Wolle finanziert. Doch die Engländer verkaufen immer weniger Wolle ins Ausland. Schließlich erlassen sie sogar ein Exportverbot. Ihr Ziel? Die Verarbeitung zu kostbaren Wolltüchern soll im eigenen Land stattfinden. Ihrer traditionellen Anlagemöglichkeit beraubt, leiht die Londoner Medici-Filiale nun dem englischen König Eduard IV. Große Summen. Als der jedoch im Verlauf der Rosenkriege aus dem Land fliehen muss, hat er andere Sorgen, als seinen Kredit zu tilgen. Noch schlimmer ergeht es der Medici-Filiale in Brügge, im heutigen Belgien. Die gewährt dem glänzenden Hof Karls des Kühnen in Burgund großzügig Kredit. Doch Karl stirbt im Jahr 1477 auf dem Schlachtfeld. Das eingesetzte Kapital ist größtenteils verloren. Die Katastrophe kam einerseits völlig unerwartet, zeigte aber auch, wie gefährlich das Bankgeschäft werden konnte, sagt der Medici-Historiker Volker Reinhardt. Die Medici und andere Familien, etwa die Fugger, versuchten deshalb anschließend, ihre Engagements zu verringern. Doch auch in Florenz selbst stehen die Zeichen auf Sturm. Französische Truppen besetzen 1494 die Stadt. Die Medici, die deren Gegner in Neapel unterstützt haben, werden aus der Stadt vertrieben. Das läutet das Ende ihrer Bank ein. Die Medici können es verkraften. Immer mehr haben sie in den Jahrzehnten zuvor die Welt von Handel und Banken hinter sich gelassen und stattdessen in alteingesessene Adelsfamilien eingeheiratet. Als die Medici später nach Florenz zurückkehrten, tun sie das nicht mehr als einfache Bürger, sondern als frisch gekürte Herzöge der Toskana. Auch dem Heiligen Stuhl bleiben sie treu, nun nicht mehr als Generaldepositare, sondern als Päpste. 1513 wird Giovanni de' Medici als Leo X. Gekrönt. Und wer weiß, vielleicht ließ er sich dann jene Mitra Pregiosa zeigen, die sein Vorgänger Johannes der 23. einst, als alles begann, Giovanni di Bicci als Pfand überlassen hatte. Geschichte im Alltag. Kerzen. Es werde Licht. Die kleinen Leuchtmittel aus Wachs bringen Stimmung, egal ob andächtig oder feierlich. Dabei waren Kerzen in der Kirche zunächst verpönt, avancierten dann aber zum Statussymbol an den Fürstenhöfen. Von Michael Billig. Die frühen Christen sitzen lieber im Dunkeln. Sie dulden in ihren Messen keine weitere Beleuchtung neben Gott, dem ewigen Licht. Das ändert sich ab dem römischen Kaiser Konstantin. Als Theodosius das Christentum wenig später zur Staatsreligion macht, findet der Glaube über Rom immer mehr Anhänger. Und mit ihm wird in den Gotteshäusern eine Lichtquelle immer beliebter, die Kerze. Die Geschichte der künstlichen Beleuchtung beginnt mit dem Feuer. Vor rund 5000 Jahren haben Menschen im vorderen Orient bewegliche Leuchtmittel entwickelt. Stroh, Hanf und Schilf, getaucht in Harz oder Fett, dienten als Brennstoffe. In China wurde zusammengerolltes Reispapier mit Pflanzensamen bewachst. In Japan nutzten sie Baumnüsse und in Indien die Früchte des Zimtbaums. Mit den Kerzen, wie wir sie heute kennen, hatten diese Lichtspender aber nur wenig gemein. Die älteste erhaltene Wachskerze stammt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Sie ist in der französischen Gemeinde Vaison-la-Romaine in der Provence zu bewundern und wird den alten Römern zugeschrieben. Bei den heidnischen Römern gibt es einige Rituale, die sie mit Kerzen zelebrieren, zu Ehren ihrer Götter und in Gedenken an die Verstorbenen. Schon damals zündet man auf Gräbern eine Kerze an. Zwar verbieten die ersten christlichen Konzile künstliches Licht während der Gottesdienste, doch der warme Kerzenschein erweicht offenbar auch die Herzen der strengen Kirchenväter. Ab dem 4. Jahrhundert bauen sie die Kerze in ihre Zeremonien mit ein. Die Folge: der Kerzenverbrauch der Kirche steigt massiv. So ist aus Luthers Zeit überliefert, dass allein die Wittenberger Schlosskirche täglich rund 45 Kilogramm Kerzen abbrennt. Zum Vergleich: die Deutschen verbrauchen heute pro Kopf lediglich 2,4 Kilogramm im Jahr. Doch nicht nur Kirchen, auch jeder Fürstenhof, der etwas auf sich hält, will im Glanz der Kerzen erstrahlen. Beim Dresdner Hoffest im Jahr 1779 flackern 14.000 Wachslichter. An den Höfen bildet sich sogar ein neuer Beruf heraus. Der Wachsschneuzer muss von Zeit zu Zeit die Dochte abschneiden, damit die Kerzen nicht rußen. Bei der Krönungsfeier von Englands König George IV. Verwandelt sich die Westminster Hall 1821 in ein Lichtermeer. Dabei kommt es zu einem peinlichen Malheur. Von den Kronleuchtern tropft Wachs herab und ruiniert die kostbare Garderobe vieler Gäste. Wachskrämer und Kerzenmacher sind im Mittelalter und in der Neuzeit gefragte Handwerke. Um 1800 steigen auch Lebkuchenbäcker ins Kerzengeschäft ein. Sie süßen ihr Gebäck mit dem Honig, den sie aus Bienenwaben pressen. Das Wachs, das dabei anfällt, verarbeiten sie zu Kerzen. 1790 beginnt der Kolonialwarenhändler Franz Karl Flügel in Montabaur im heutigen Rheinland-Pfalz die Produktion von Kerzen in der Waschküche seines Hauses. Zu seinen ersten Kunden zählen Schlosskapelle und Stadtkirche. Flügel expandiert, kauft vor den Mauern der Stadt ein Grundstück und gründet eine Manufaktur. Dort werden noch heute Kerzen gefertigt. Damals sind die süßlich duftenden Bienenwachskerzen ein Luxusgut, das sich nur Wohlhabende leisten können. Das einfache Volk verwendet zur Lichterzeugung das Fett von geschlachteten Rindern und Hammeln. Das eignet sich auch gut, rußt aber stark und verbreitet einen ranzigen Gestank. Als Rohstoff verbreitet ist auch Walrat, eine fett- und ölhaltige Substanz aus dem Kopf von Pottwalen. Diese Leuchtmittel dienen allein dem Zweck, in dunkler Nacht ein wenig Licht zu spenden. Gemütlicher wird es erst mit der Entdeckung von Stearin. Der französische Chemiker Michel Eugène Gevreul gewinnt diesen Stoff aus tierischen Fetten. Im Jahr 1818 zündet er die erste Stearinkerze an und stellt fest, sie brennt sauber ab, stinkt nicht und tropft kaum. Ein Durchbruch für die massenhafte Kerzenproduktion. Der nächste für die industrielle Herstellung bedeutende Rohstoff wird knapp 30 Jahre später entdeckt: Paraffin. Der Stoff entsteht bei der Destillation von Rohöl und er bildet in Kombination mit Stearin bis heute die gebräuchlichste Zutat. Beide stehen im 20. Jahrhundert durch die boomende Fleisch- und Ölindustrie in rauen Mengen zur Verfügung. Wachs aus Palmen und Sojabohnen drängt hingegen nur langsam auf dem Kerzenmarkt. Mit der Entwicklung der Glühbirne im Jahr 1879 büßt die Kerze zwar ihre Bedeutung als Lichtquelle ein, doch sie steht heute für Frieden, Romantik und Behaglichkeit. Als Geschenk, zur Dekoration oder auch als Grablicht ist sie nach wie vor beliebt. Und vom Altartisch in den Kirchen sind Kerzen nicht mehr wegzudenken. Porträt: Margarete Steiff, schwäbisches Fräuleinwunder. Sie ist teilweise gelähmt und wird doch oder gerade deshalb zur großen Unternehmerin. Ihre Spielwarenfabrik gibt mehr als 1000 Frauen Arbeit und bringt den unsterblichen Teddy hervor. Von Gunda Grüdener Ackermann. Als die Spielwarenfabrikantin Margarete Steif im Mai 1909 stirbt, sinniert der Pfarrer an ihrem Grab, was für ein Wunder Gottes es sei, dass ein gebrechliches und hilfloses Menschenkind wie sie im Laufe seines Lebens nicht nur für sich selbst hat sorgen können, sondern auch Tausenden von Menschen Arbeit gegeben hat. Die am 24. Juli 1847 im schwäbischen Gingen an der Brenz geborene Margarete hat wahrlich schlechte Startchancen, als sie früh an Kinderlähmung erkrankt und danach teilweise gelähmt ist. Das Schicksal eines Krüppels scheint ihr vorherbestimmt. In dem pietistischen Umfeld mit seinem protestantischen Arbeitsethos wiegt ihre voraussehbare Nutzlosigkeit schwer. Aber das aufgeweckte Mädchen rebelliert rasch gegen ihre von Gott als Prüfung auferlegte Rolle. Im Leiterwagen vor dem Elternhaus in der Ledergasse abgestellt, macht sie sommers wie winters auf sich aufmerksam. Und wenn sie von den Gleichaltrigen nicht zum Spielen mitgeschleppt wird, dirigiert sie aus ihrem Wagen die Jüngeren, erzählt ihnen Geschichten oder passt auf die ganz Kleinen auf. Auch der Schulbesuch ist nicht ohne Hilfe ihrer Schwestern möglich. Und immer wieder keimt Hoffnung auf, dass medizinische Fortschritte sie doch noch heilen könnten. Über Stiftungsgelder werden ihr monatelange Krankenhaus- und Kuraufenthalte finanziert. Nach Hause kommt Margarete leider ohne Heilung, aber mit einem Rollstuhl und damit einem Mehr an Freiheit. Sie hat nun mehr von der Welt gesehen als jedes andere Kind in Gingen. Sie hat in ihrem Ludwigsburger Arzt Dr. Werner einen Mann kennengelernt, der mit Kindern spielt und seine Bücher voller Bilder exotischer Tiere haben sie beeindruckt. Zurück in Gingen muss etwas gefunden werden, womit das Mädchen sich in Zukunft leidlich selbst durchbringen kann. Gemeinsam mit ihren Schwestern besucht sie die Nähschule und plagt sich dabei mit ihrer verkrüppelten Rechten. 1862 eröffnen die Steif-Schwestern eine kleine Damenschneiderei, in die 1868 der Fortschritt in Form einer mechanischen Nähmaschine einzieht. Doch der Tag rückt näher, an dem die Schwestern heiraten. Und von da an ist Margarete auf sich allein gestellt. Wenigstens wird das Elternhaus für ihre Zukunft erweitert und bekommt eine Rampe für den Rollstuhl. Als Segen sollte sich erweisen, dass Verwandte 1866 Eigentümer der württembergischen Wolle-Filz-Manufaktur Gingen wurden. Margarete entdeckt das Material für ihre Näharbeiten, macht daraus strapazierfähige Kinderkleidung und Wohnaccessoires. 1877 eröffnet sie ihr eigenes Filzkonfektionsgeschäft. Schon bald schafft sie vor Ort erste Arbeitsplätze für Frauen mit sicherem Lohn und festen Arbeitszeiten. Zwar bleibt das Fräulein Steif auch in Zukunft weit davon entfernt, am traditionellen Frauenbild zu rütteln. In der Praxis aber realisiert sie ein Stück Frauenemanzipation, das rein gar nichts mit den aufrührerischen Ideen damaliger Frauenrechtlerinnen zu tun hat. Sie selbst ist ein Sonderfall, nur wegen ihrer Behinderung zum ewigen Fräulein verdammt. So wundert es nicht, wenn sie später nur ihre Neffen durch Ausbildungen dahingehend fördert, ihr Unternehmen einmal zu übernehmen. Auf ihre Nichten wartet die Ehe. Als Margarete 1879 in einer Modezeitschrift ein Schnittmuster für einen Stoffelefanten entdeckt, nimmt ihr Berufsleben eine neue Wende. Als günstig erweisen sich die Zeitläufe. In der prosperierenden zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt man das Thema Kind. Friedrich Fröbels Idee eines Kindergartens steht der schwarzen Pädagogik gegenüber, die sich in Heinrich Hoffmanns brutalem Bilderbuch »Der Struwelpeter« ausdrückt. Auch Margarete Steif, geprägt durch bittere Erfahrungen in ihrer Kindheit, entwickelt fortan unter dem Motto »Für Kinder nur das Beste« ihre eigenen Ideen. Alle Kinder brauchen Wärme, Geborgenheit, oft auch Trost, lautet ihre Überzeugung. Nicht Blech, Holz, Porzellan, sondern weiche Materialien wie Filz, später Wolle der Angoraziege, Alpaka oder Plüsch eignen sich zum Schmusen. Hat das Fräulein Steiff 1883 in ihrem ersten Katalog nur auf der letzten Seite mit Spielwaren aus Filz geworben, gibt es 10 Jahre später bereits 30 Tierarten im Sortiment. Sehr beliebt sind große Stofftiere auf Gusseisenrädern zum Fahren oder Hinterherziehen. Meilenstein auf dem Weg zur Weltmarke, seit 1904 mit dem berühmten Knopf im Ohr, wird jedoch Neffe Richards Plüschbär. Als noch etwas unförmiges Modell 55 PB, 55 cm groß, mit beweglichen Armen, mausert er sich mit der Zeit in verschiedenen Größen mit stumpfer Schnauze, knuddeligem Körper, später sogar mit Brummstimme zum Verkaufsrenner. 1907 werden fast 1 Million Teddys verkauft. Nicht erst jetzt platzt das Unternehmen aus allen Nähten. Bereits 1903 benötigte es einen Erweiterungsbau, dem ein Jahr später ein zweiter folgte. Architektonische Avantgarde aus Stahl und Glas, konzipiert von Neffe Richard. Selbstverständlich mit der unverzichtbaren Rollstuhlrampe für die Chefin. 400 Fabrik- und über 1000 Heimarbeiterinnen fertigen jetzt Steiff-Spielzeugtiere. Doch finanziell läuft das Unternehmen nicht immer rund. Wirtschaftliche Krisen wie die in den USA von 1907, die enormen Vorleistungen für die Materialien, um die Produktion am Laufen zu halten und natürlich eine zuverlässige Bezahlung der Arbeiterinnen sind zu bewältigen. Das protestantische Arbeitsethos hat Margarete Steiff trotz ihrer Behinderung übererfüllt. Etwas Genuss kann sie sich als alte Dame also gönnen. Dem frönt sie im Motorradbeiwagen ihres Neffen, der sie damit durch die schwäbische Landschaft chauffiert. Wahrlich bescheiden. Ein Mann mit ihrem Lebenswerk wäre wohl stolzer Besitzer einer Fabrikantenvilla gewesen, Ehrentitel und politische Ämter inklusive. Aber Fräulein Steiff hat damals nicht einmal das Recht zu wählen. Historische Pleiten. Verschlimmbessert. Eigentlich wollte die spanische Rentnerin nur helfen. Doch gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Denn Restauration will gelernt sein, wie man sieht. Von Katharina Behmer. Das verzeiht nicht einmal Jesus. So betitelt ein Lokalreporter sein Foto, das er 2012 in der spanischen Kirche Santuario de Misericordia aufgenommen hat. Es zeigt das, was eine Ecce-Homo-Darstellung gewesen ist. Das Bildnis eines leidenden Jesus. Aber nun gleich das Fresko einer Fratze. Jemand hat das fast 100 Jahre alte Original übermalt. Das, was der Journalist zunächst für Vandalismus hält, ist jedoch nicht aus Zerstörungswut entstanden. Genau genommen war es sogar ein Akt der Güte. Der damals 81-jährigen Rentnerin Cecilia Jiménez war der Verfall der Kunst in der Kirche aufgefallen. Sie wollte helfen und griff schließlich selbst zum Pinsel. Das fertige Bild ging viral und somit um die ganze Welt. Ein Internetphänomen, inklusive Hohn und Spott für den Ecce-Mono, den Affen-Jesus. Die große Aufmerksamkeit war zu viel für die alte Dame. Sie musste sich in Therapie begeben, da sie Angst hatte, ihre milde Tat sei Blasphemie. Das Echo der Öffentlichkeit fiel geteilt aus. Das Porträt ähnele einem sehr behaarten Affen in einer schlecht sitzenden Tunika, ätzte etwa ein BBC-Korrespondent. Andere wähnten in der missglückten Restauration die eigentliche Kunst. Die Bewohner der Kleinstadt Borcha freuten sich über Touristenströme und wussten, den Ruhm für sich zu nutzen. Es folgten Souvenirs, ein eigener Wein und eine komische Oper über Cecilia Jiménez' Werk. Hätte Jesus ihr verziehen? Die Welt hat es. Sie hörten Geh wie Geschichte, Häuserkampf und Kesselschlacht, Stalingrad, die Hölle an der Wolga. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.